Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Schönen Hallo. Guten Abend, hallo. Wir begrüßen euch zum Internationalen Tag des Croissants, was sehr lecker ist. Und gleichzeitig ist es der Tag des Weltschmerzes. Aber lasst euch davon nicht überkommen. Wir heitern euch schon ein bisschen auf hier, glaube ich. War das im selben Land so oder ist es global? Also beides an sich global, aber der Tag des Weltschmerzes ist der Soldade-Tag. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Im portugiesischsprachigen Raum wird der tatsächlich gefeiert. Also an die deutsch sprechenden Portugiesen. Schön. Also ich habe es jetzt mal übersetzt. Weltschmerz ist der Name für Soldade. Ist das wohl vielleicht verbunden mit den Croissants? Ja, deswegen habe ich es ja auch gesagt. Ist doch lecker. Nee. Aber Weltschmerz ist ja, na gut, ich meine, hier schwingt tatsächlich öfters mal ein bisschen Weltschmerz mit bei den ganzen Themen, die wir hier behandeln. Aber man soll sich davon nicht überkommen lassen und eher positiv denken. Ja, mehr Croissants, ja. Genau. Sollen Sie doch Weltschmerz essen. Mit einer guten Erdbeermarmelade und Butter ist das doch eine wunderbare Sache, so ein Croissant. Da geht der ganze Weltschmerz weg. Lecker, lecker. Nicht so lecker hier. Obwohl es heißt Jud Süß 2. Jud Süß 2.0, das ist eine Doku, die auf Arte gelaufen ist oder läuft. Ich glaube, gelaufen ist inzwischen. Aber das Thema, werden wir gleich nochmal sehen, scheint so ein bisschen jetzt irgendwie die neue Parole zu sein für diverse woke Mediengestalten. Jetzt mal wieder zu dem Thema was zu sagen. Ich habe selber in einem Tweet geschrieben, dass das halt Antisemit ist sozusagen das letzte Gefecht der Wortmagier, weil danach haben sie nichts mehr. Danach, wenn sie das auch so verbrannt haben wie rechts und rechtsextremistisch und Nazi und all diese Dinge, dann weiß ich nicht, was der nächste Schritt sein soll, weil ich sehe kein größeres Geschütz mehr in ihrem Arsenal, wenn der Antisemitismus erstmal genauso zu einer Floskel verkommen ist, die eigentlich nur sagen soll, ja, der hat komische Gedanken, die mir nicht gefallen. In dem Artikel geht es natürlich dann auch um den Film. Ich lese mal die Eröffnung vor. Die Harry Potter-Reihe hat mit Jud Süß nichts gemein. Und doch gibt es etwas, das die kinderfreundliche Saga von J.K. Rowling mit dem judenfeindlichen Film von Veit Hamann auf unheimliche Weise verbindet. Nein, sag es nicht. Es geht, worauf auch der US-Satiriker Jon Stewart unlängst hingewiesen hat, um die von Kobolden geführte Bank der Zauberer. Wir hatten das ja vor einigen Ausgaben schon mal im englischen Original mit den Kobolden und dem Antisemitismus. Jetzt ist es in Deutschland angekommen. Dabei ist verloren gegangen, wohl offensichtlich auf der Recherchestrecke, dass Jon Stewart gesagt hat, er habe das als Witz gemeint. Nicht in dem ernsthaften Ton, den die Journalie hier aufgegriffen hat, aber gut. In der Verfilmung erscheinen die geschäftstüchtigen Betreiber des Gels-Instituts so, als hätte Josef Goebbels die Besetzung persönlich abgesegnet. Sie sind unheimlich gebeugt mit Hakennasen und dubiosen Absichten. Es sind Kobolde, keine Juden. Und doch wird hier ein Bild aufgerufen, das im öffentlichen Bewusstsein so tief verwurzelt ist, dass man es wohl mühe- und gedankenlos anzitieren kann, wie Lea Wohl von Haselberg es ausdrückt. Ja, nur weil man es fucking anzitieren kann, heißt das nicht, dass es da ist. Meine Fresse, Alter. Wollte ich beim Überlegen über den Artikel, ist mir eine Frage an Chris eingefallen, nämlich gibt es über die Ferengi eigentlich sowas auch schon? Hast du da mal was gelesen, dass die Ferengi irgendwie... dass die auch jüdisch sein sollten. Ne, ich meine, irgendwo, guck mal, die haben auch groteske Gesichter, die haben auch ständig nur Interesse an Geschäften und so. Nö, da also, gibt es nur natürlich die üblichen Sachen, wenn man über den Kapitalismus halt wettern will, ne, dass man die ranzieht. Okay. Um irgendwie zu sagen, hier, die sind ja böse. Was ich hervorheben will, ist, dass der Artikel von Arno Frank ist. Das ist auch bester Name. Arno Frank. I see what you're doing. Ja, ja. Es geht dann den Korpus der Vorbehaltsfilme, die in Wiesbaden von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung aufbewahrt werden, unter anderem halt auch der Jud Süß und die unkommentiert in Deutschland nicht gezeigt werden dürfen. Dann darf Adorno natürlich nicht fehlen. Antisemitismus ist, schrieb Adorno, das Gerücht über die Juden. Was das mit Genomen zu tun hat, weiß ich bisher noch nicht. Aber vielleicht, dann wird dazwischen ein Bild montiert, also hier ein Bild für den Artikel gesetzt, das die Einschusslöcher an der Synagoge von Halle zeigt, an der Tür. Mhm. Ich finde das alles ein bisschen viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war auch wegen Harry Potter wahrscheinlich dann. Ja. Ja, und dann kommt mein Lieblingssatz. Also, der ist wirklich gut, weil der schließt alles mit ein. Da sieht man mal wieder, dass es halt wirklich um was Politisches und Gesellschaftliches geht und nicht darum zu sagen, der Typ da, der anders denkt als ich, der ist doof. Nicht nur exponierte Politiker wie Höcke oder auch Viktor Orban, auch das Fußvolk der Rassisten redet in seinen Foren und Chatgruppen unablässig über den Juden. Bisweilen ohne das Wort nur zu erwähnen. Es genügen Chiffren wie Wall Street, Kulturmarxismus, Freimaurer, Weltbank, Bilderberger, Rothschild, Medien, Soros, LGBTQ, oder der Bevölkerungsaustausch. Hallo? LGBTQ? LGBTQ. Was? Ja, ich glaube auch. Soros, der ist zufällig auch Jude, ja. Heißt ja wohl nicht, dass ich das, wenn ich sage, ich finde das scheiße, was er macht, nämlich mit seinem Geld Meinung kaufen, heißt das ja nicht, dass ich das irgendwie glaube, dass er das aus seinem Jüdischsein heraus tut oder wegen seines familiären oder irgendwie Hintergrunds, sondern ich glaube, dass er halt einfach ein schlechter Mensch ist. Vielleicht kann man sich ja auch vor dem derzeitigen politischen Klima darauf berufen, dass er Ungar ist. Es kommt ja aus Ungarn. Ne? Aber nee, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube. Das sticht, weißt du? Wie früher beim Kartenspielen. Sticht. Ja. Das ist Privilege Stack, verzeihung. Das heißt also, Kulturmarxismus bedeutet ja, wir machen hier auch nichts anderes, als uns Sonntag für Sonntag über Juden zu unterhalten, ohne das Wort zu nennen. Geht das in eure Köpfe? In meinen nicht. Ja. Antisemitismus. Ja, das hatte ich vor ein paar Jahren schon mal gesagt zu diesem Kram. Das ist die beste Beeinflussung der Leute. Eine, wo man gar nicht über das redet, was man meint. Also ich meine, ja, dass es irgendwie so kurz gibt, wo sich die Leute gegenseitig dann einen drauf abkeulen, dass sie irgendwie da irgendwie wissen, was sich dahinter verbirgt. Das mag alles sein, aber das macht man dann irgendwie in irgendeiner In-Group. Aber damit überzeugt man nicht andere Leute von irgendwas. Also. Und die meisten Leute, also klar, Weltbank, da kann man sich vielleicht was drunter vorstellen, aber wer hat denn eine Ahnung, worum es geht, wenn von Rothschild die Rede ist? Also ich nicht, und ich höre das auch schon seit etlichen Jahren, irgendwas mit Rothschild, ich habe keinen Plan, was sich dahinter verbirgt, und ich habe auch keine Lust, das nachzuforschen. Das scheint mir nicht irgendwie relevant zu sein für irgendwas, was heutzutage irgendwie passiert. Und ja, eine Weltbank. Ja, wenn du die Geschichte der Bankgeschäfte erfahren willst, dann würde der Name Rothschild unweigerlich vor die Füße laufen. Aber ja, das mag sein. Und der 100 anderer Banker auch, von Fugger über Medici bis keine Ahnung. Ja, eben. Und wenn du dir anguckst, welche Leute irgendwie Geld machen mit irgendwelchen windigen Geschäften, da gibt es auch aus allen Richtungen irgendwelche Leute. Kannst du dir Mafia-Filme angucken über irgendwelche Iren? Kannst du dir Mafia-Filme angucken über irgendwelche Italiener? Kannst dir alles Mögliche angucken. Und irgendwelche Clans gibt es aus dem arabischen Raum und irgendwelche Nazis kommen aus Deutschland. Es gibt einfach keine Gruppe von Leuten, wo man sagen kann, die sind immer die Guten oder die sind immer die Bösen oder was weiß ich nicht was. Das gehört alles zum Menschsein dazu. dass es sowas gibt. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Egal, was man da irgendwie meint. Und ja, dass die Leute irgendwie Sündenböcke waren über Jahre, das mag auch alles gut sein. Das glaube ich auch. Und das ist ja diese ganze Geschichte, wo halt so Leute wie der Herr Luther und so da reinspielen. Da will ich jetzt nicht schon wieder mit anfangen. Habe ich ja in den letzten Wochen schon oft genug erwähnt. Und da macht sich ja auch keiner Gedanken, das, was man da irgendwie machen muss. Das kann man auch alles feiern, irgendwie Feiertage einführen und noch da so ein Gedöns, was mir vor allen Dingen noch einfällt zu diesem Thema, gerade bei Arte. Da habe ich nämlich, da muss ich immer dran denken, wenn wir zu diesem ganzen Feminismus-Kram kommen, dass ich bei Arte habe ich nämlich vor bestimmt schon 10 Jahren oder so, da gab es dann nämlich mal so einen Beitrag, wo sie halt auch wirklich Szenen gezeigt haben aus dem Jud Süß und aus diesen ganzen Propagandafilmen. Und das, was sich da durchgezogen hat, wirklich als roter Faden, war dieses Ding von wegen, die Frauen sind in Gefahr. Das ist wirklich so ein Ding, was da in sämtlichen Ausschnitten irgendwie drin war. Entweder waren es die Polen, die irgendwie hinter den deutschen Frauen hergejagt sind, oder halt eben hier der Jud Süß, der sich da irgendwie Harvey Weinstein-mäßig irgendwelchen Leuten da aufdrängen wollte und so. Und das ist wirklich so ein Ding, dieses, was sie so gerne haben, von früh bis spät darüber reden, dass angeblich ja alle Leute so gemein zu den Frauen sind. Das ist was in diesem Propagandafilm auch gemacht wurde. Aber da würden die natürlich nie irgendwie jetzt sagen, so, ja, das können wir jetzt nicht mehr machen, das ist eine Nazi-Propagandataktik, obwohl es das ist. Ne? Also, und da habt ihr auch eure Chiffrinnen da. Das Patriarchat, so. Das bedeutet aber gar nichts, ne? Ja. Ja, und dass es nun mal halt so Sachen gibt, wie das World Economic Forum oder die Bilderberger Konferenz und all diese Sachen. Ja, das ist ja, ist ja jetzt auch nicht gelogen. Was hat die Bilderberger Konferenz überhaupt mit Juden zu tun? Das Einzige, was ich da weiß, das kann man eigentlich, diesen Zusammenhang zieht man nur dann, wenn man jegliche Kritik an Eliten und Wirtschaftseliten vor allem mit einem Totschlagargument begegnen will. Dann zieht man diesen. So nach dem Motto, wenn irgendwelche Leute in einem verrauchten Hinterzimmer sitzen und sich irgendwas überlegen, dann ist das eine Chiffre für die Juden sind da im Gange, oder wie? Ja. Genau, egal. Ein Expertengremium. Egal, worüber du redest, eigentlich redest du nur über deinen Antisemitismus, wenn du die falschen, also immer dann, wenn du was sagst, was den guten Leuten nicht gefällt, ist es Antisemitismus, wenn die das wollen. Und weil mal ein Artikel ja nicht reicht, um irgendwie eine Diskussion loszutreten, muss man mehrere Artikel zum gleichen Thema gleichzeitig machen. In verschiedenen Publikationen, damit das nach was aussieht. Hier haben wir Fräulein Hengamiya Hagopi Farah. Eine Dame, die aus dem Iran stammt, soweit ich weiß, ne? Yes, yes. Bester Freund von Israel auf jeden Fall, ne? Also. Ja, und auch gar nicht Heimat einer aktiven jüdischen Gemeinde, bis die islamische Diktatur da Eingang gefunden hat. Aber gut, ja, also ich will Hengamiya auch nicht unterstellen, dass sie die Position der Mullahs teilt. So weit will ich nicht gehen. Politische Verantwortung sollten alle tragen, unabhängig davon, ob die eigenen VorfahrInnen an Menschheitsverbrechen beteiligt waren. Politische Verantwortung. Darf ich mal raten, was sie damit meint? Wir müssen alle linksextrem werden. Ja, eigentlich. Und das ist ja das Gegenteil von Nazitum und das finde ich ja auch so geil. Ne? Das ist ja dieses Ganze immer, das war jetzt diese Woche auch wieder, dass sie ja alle, die ganzen Politiker mit diesem We Remember-Dingern darum gelaufen sind. Und ich denke mir die ganze Zeit immer so, nee, ihr erinnert euch an überhaupt nichts. Ihr wisst überhaupt nichts, was irgendwie Phase ist. Es ist alles immer nur Tagespolitik. Und da steht das im Kalender und dann machen wir unsere Kampagne und so weiter und so fort. Und weil, ne, diese ganzen Leute, die feiern das ja richtig ab, die zelebrieren das richtig, bei denen ist das ja fest drin, weil sie ja irgendwie denken, dass das so ihre beste Position irgendwie wäre. Es gab ja die Nazis und wir sind ja quasi das genaue Gegenteil von denen und deswegen ist unsere Ideologie schon mal von vornherein heilig und das Allerbeste. Und die ganzen Tatsachen, dass ja dieser ganze Kram, den sie von früh bis spät fordern, das genaue Gegenteil von dem ist, was in diesen Gesellschaften tatsächlich passiert, die sich diesem Kommunismuskram unterworfen haben. Und da kann man die komplette Liste runtergehen. In welchem Land gibt es denn jetzt Konzentrationslager für ethnische Minderheiten? In China, da gibt es das. Und in welchem Land gibt es denn irgendwelche Verordnungen, wie man was irgendwie zu männlich ist und solche Sachen, dass man sich da irgendwie nachrichten soll, was da irgendwie der Staat irgendwie meint zu Geschlechterthemen und solchen Sachen. In China, da gibt es den Scheiß. Und eure Arbeitslager und diesen ganzen Kram, das gab es in der Sowjetunion schon, bevor die Nazis das aufgebaut haben und auch noch lange danach. Und diese ganzen Leute, die da gegen die Diktatur gekämpft haben, von der Roten Armee, die sind erst recht alle dann hinterher eingewandert, ganz viele von denen, schon alleine, weil die ja gesehen haben, wie das außerhalb von der Sowjetunion da irgendwie zugeht. Und das ist ja dann was dich da auch zum Staatsfeind macht und so. Kannst du den Solzhenitsyn dazu durchlesen? Der hat das ja selber auch erlebt. Und ja, geil, ne? Und das sind die Guten, oder wie? Und die anderen sind die Bösen und wir müssen da jetzt hin. Weil so ist die Welt, ja, schwarz und weiß. Nee, kannst du vergessen. Dieses ganze Zeug, wo ihr von früh bis spät drauf rumhackt, weil ihr alle meint, das wäre irgendwie der Vorläufer von eurem Faschismus. Eine freie Gesellschaft, Rechtsstaat, Marktwirtschaft und solche Sachen. So, das ist der vernünftige Gegenentwurf dazu. Und nicht euer autoritärer Scheiß, wo hinterher genau das Gleiche passiert. Nur vielleicht, ja, aber auch nicht zwangsläufig mit weniger rassistischer Komponente, wie man ja da in China zum Beispiel auch sehen kann. Ja, okay. Meine Vorfahren waren nicht am Holocaust beteiligt. Das ist kein Flex. Auch wenn ich zugebe, dass ich froh darum bin. Ich habe keine deutsche oder österreichische Familie. Keiner meiner Urgroßeltern war in der Wehrmacht, bei der SS, der SA, in der HJ, im BDM oder in der NSDAP. Niemals in meiner Familie war KZ-WärterIn oder hat NachbarInnen verpetzt. Die Mehrheit der Deutschen kann das nicht von sich behaupten. Ich denke nicht, dass es mich zu einem besseren Menschen macht. Danke, Hengame, danke, danke. Danke für diese Großzügigkeit. Mir kommen fast die Tränen vor Rührung. Aus Kindern und UrenkelInnen von FaschistInnen können immer auch AntifaschistInnen werden. Leider funktioniert das Ganze auch andersrum. Als sei es eine ausschließlich deutsche und nicht globale Verantwortung, wenn es um die Aufgabe geht, zu verhindern, dass sich so etwas wie der Holocaust wiederholt. Kurze Geografiehilfe: Coleyville, Pittsburgh, Alexandria, Ravenna, Isfahan, Evora oder Basra liegen woanders. Offensichtlich können manche Menschen Zusammenhänge ganz gut voneinander trennen. Eine nationalsozialistische Vergangenheit von einer postnationalsozialistischen Gegenwart, Antisemitismus vom Holocaust oder die Shoah von Israel ist Existenz. Wie oft habe ich letztes Jahr am 27. Januar auf Social Media gesehen, dass Leute unbedarft nie wieder posten, während sie ihren von Doppelmoral und antisemitischen Narrativen gedrängten Hass auf Israel kundtun. Eigentlich gar kein schlechter Gedankengang, dass vielleicht alle dafür zuständig sein sollten, sowas zu verhindern. Ist ja fast mal eine vernünftige Idee von Hengame. Auch wenn sie meiner Meinung nach am Anfang halt mit dem den Deutschen erstmal ins Gesicht drücken, wer ihre Groß- und Urgroßeltern sind und da halt voll in der Klischeekiste zu rühren. Ich weiß nicht, wie sie dann auf diesen versöhnlichen Schluss kommt, dass alle. Weil für sie nichts mit nichts zu tun hat. Solche Takes entstehen, wenn Leute denken, die Auseinandersetzung mit Antisemitismus sei für sie irrelevant, weil sie in der Schule was zur NS-Zeit gelernt, ein Buch über Antirassismus gelesen oder keine Nazi-Vorfahren haben. Die KollegInnen werden nicht müde zu betonen, gegen Antisemitismus zu sein, ohne richtig sagen zu können, was Antisemitismus eigentlich ist. Ach, da weht der Wind her, jetzt verstehe ich's. Es geht also eigentlich nicht drum, dass alle irgendwie sich gegen die Wiederholung des Holocaust stellen sollen, sondern im Endeffekt geht's darum, dass nur hängermäß oder der progressive Weg irgendwie Antisemitismus zu üben wirklich Antisemitismus ist. Wenn du das nur in der Schule gelesen hast oder ein Buch gelesen hast oder Nazi-Vorfahren hattest, kannst du mit Antisemitismus eigentlich gar nicht vernünftig umgehen. Am besten bezahlen wir so Leute wie Hengame und andere Spezialisten dafür, damit sie uns irgendwie unsere Schuld erklären können und unsere Verantwortung. Oder was auch immer. Schade, Hengame. Knapp daneben ist auch vorbei. Komisch. Maus hatten wir eben schon bei Hengame als Vergewaltigung der deutschen Sprache. Heute haben wir es hier nochmal als Comic. Das habe ich mal so einfach mit reingenommen, um die nächste Geschichte ein bisschen, damit die Leute wissen, worum es geht. Ich weiß nicht, es gibt sicher ein paar Leute, die kennen diesen Comic oder diese Graphic Novel. Es ist eine ziemlich düstere Geschichte, wie man sich am Bild schon vorstellen kann. Die Mäuse sind in dem Fall die Juden im Dritten Reich, und es wird halt ziemlich drastisch dargestellt, was diesen Mäusen auf dem Weg in die Konzentrationslager passiert ist. Ich weiß noch, dass es auch bei Erscheinen schon Leute gab, dass die gesagt haben, das geht nicht, das kann man so nicht darstellen und so weiter und so fort. Aber ich bin da anderer Meinung. Ich finde, das ist eine ziemlich, ziemlich gute Art, das darzustellen. Und in unserem Thema jetzt geht es darum, dass das eigentlich auch eine gute Art ist, um Kinder daran zu gewöhnen, dass das halt wirklich passiert ist. Dann haben wir nämlich hier das McKinn County Board of Education in Amerika. Und da in dieser Sitzung geht es darum, das Buch Maus aus dem Lesekanon für die Achtklässler zu entfernen, weil konservative Menschen Anstoß daran genommen haben. Und ich fand es, das ist ja jetzt auch durch die Presse gegangen inzwischen. Ich habe das hier Anfang der Woche gefunden und da gab es noch nicht so viele Artikel, deswegen habe ich hier das Originaldokument eingesellt, weil ich es auch so grotesk fand, zu welchen Themen dann hier in dem Ding diskutiert wird. Also ja, es gibt halt, es werden gehängte Menschen dargestellt und es werden nackte Menschen dargestellt. Das ist für die konservativen Kritiker des Buchs wohl das große Problem. Außerdem wird darauf Wert gelegt, dass zu viele Schimpfworte da drin sind, und es wird sich darüber beklagt, dass man aufgrund von Copyright-Regeln halt nicht einfach eine Schulversion komplett zensieren darf. Also sagen, wir haben eine extra Version, wo dann die bösen Worte fehlen für unsere Schule. Das geht auch nicht. Und dann kommt da natürlich auch noch einer von den Leuten, die führt das Verbot oder dass die Entfernung des Ganzen sind, kommen um die Ecke und sagen, ja, der hat aber auch für einen Playboy gezeichnet. Wollt ihr, dass eure Kinder ein Comic lesen von einem Typ, der auch für den Playboy gezeichnet hat? Also das sind, es ist wirklich grauenhaft. Ich dachte, diese Sachen wären tot, zumindest von konservativer Seite, nachdem wir Cancel Culture und den ganzen Kram gesehen haben. Aber das hier ist ja im Endeffekt das Gleiche, was wir schon hatten bei der Satanic Panic zu Rollenspielen oder bei halt Computerspielen, auch in Deutschland. Hier wird wieder alles aus der Kiste geholt, was man hat. Und das hier bei einem Buch, und ich möchte es nochmal wiederholen, bei einem Buch, das sich darum bemüht, den Holocaust begreifbar zu machen oder den Holocaust irgendwie auf eine Ebene runterzubringen, dass man sich persönlich damit auseinandersetzen kann. Ja, man mag geteilter Meinung sein, ob die 8. Klasse das Richtige ist. Meiner Meinung nach kann man mit 13, 14, denke ich, schon anfangen, auch ernsthafte Themen in seinem Leben zu haben, um was über die Welt zu lernen. Aber ja, die Abstimmung ging einstimmig aus. Maus ist nicht mehr Teil des Curriculums in McKinn County. Ja. Und jetzt, ja. Tja. Sind ein paar Kinder um eine Erfahrung ärmer. Und ich weiß nicht, ob das den anderen so geschadet hat. Ach ja, wenn wir es doch eh schon von SS und NS und wie sie alle heißen, die Hengame da eben aufgezählt hatten, dann haben wir doch hier auch noch den Herrn von Funk, dessen Namen ich nicht kenne. Hey Friedrich Martin Josef, das klingt nach der Skatrunde von meinem Opa. Wir reden hier aber nur über eine Person. Das sind nämlich alle Vornamen von Friedrich Merz. Da steckt übrigens der Name vom Papa und von seinem Opa drin. Der war übrigens Mitglied der NSDAP und der SA. Hey Friedrich Martin Josef, das klingt nach... Was genau willst du uns sagen, grinsender Mann mit Sojabart? Name schlecht. Meinst du jetzt, dass das abgefärbt ist, genetisch? Oder meinst du, es gibt dann irgendwie... Das ist Journalismus, weißt du, wenn du die Sachen rausfindest. Nee, die Genetik allein nicht, aber dass er auch den gleichen Namen hat. Das bringt das fast zu. Wortmagie, jetzt verstehe ich. Arkane Sprachmagie, ganz genau. Was ist mit euch los, Leute bei Funk? Seid ihr doof? Wisst ihr nicht, was Journalismus ist, ne? Sonst hättet ihr nämlich mal nachgucken können, dass das hier sicherlich keine Ethics in Journalism war, was ihr gemacht habt. Oh, ja, kommen wir zu was Leichterem. Weltraumaffen Boulevard. Die italienische Königsfamilie. Hä, werdet ihr sagen, in Italien König gibt doch gar keinen? Stimmt, nicht mehr. Man hat die damals abgewählt, hat gesagt, ja, tschüss. Wir brauchen euch nicht mehr. Man hat sie nicht nur abgewählt, man hat ihnen auch gesagt, sie haben irgendwie eine gewisse Zeit, um das Land zu verlassen. Wir wollen euch hier nicht mehr haben. Ja, und dabei hat man ihnen die Kronjuwelen abgenommen und jetzt möchten die wieder haben. Die sind in Aufbewahrung bei einer Bank. Keiner kann da dran im Endeffekt, aber diese Leute möchten die jetzt gerne wieder haben. Ja, wo habe ich denn den Artikel? Ach da, ich habe mir nicht aufgemacht. Man kann angeblich nicht schätzen, wie viel das wert ist. Tja. Und man hat ja nur auch den Leuten nicht umsonst irgendwie den Ofen ausgemacht, den Königen und Königinnen da in Italien, sondern aus Gründen. Und trotzdem möchten die jetzt da gerne praktisch ein Nationalheiligtum wieder haben. Ich frage mich, warum man solchen Leuten überhaupt zuhört, genau wie bei uns den Hohenzollern und diesem ganzen anderen Pack. Die haben jahrhundertelang, haben die Geschlechter dieser Leute andere ausgesaugt, wie die Vampire und die Blutsauger und haben auf deren Kosten diese Kronen mit, ich weiß nicht, hier standen Zahlen drin, so und so viel 1000 Brillanten, die auf dieser Krone aufgebracht sind. All das haben die ja ihren Untertanen abgepresst. Und dass jetzt überhaupt jemand drüber nachdenkt, dass es einen Anspruch von den Nachkommen dieser Leute darauf gibt, dass man das den Untertanen jetzt wieder abnimmt und in Privateigentum verwandelt, finde ich grotesk. Finde ich wirklich grotesk. Man hätte den Adel damals wirklich richtig abschaffen sollen. Und zwar richtig. Und in dem Fall bin ich sogar mal für Enteignung, weil das betrifft eine so kleine, oder hat damals eine so kleine Schicht betroffen, die so viel Schuld auf sich geladen hat durch die Ausbeutung ihrer Mitmenschen. Da wäre das nicht so schlimm gewesen. Eine Enteignung. Und dann hätten sie ganz so wie in der letzte Kaiser, können sie dann ganz einfach wieder an der Mechaniker-Drehbank anfangen, habe ich auch gar nichts gegen. Können noch in den Kegelclub eintreten. Aber man hätte ihnen alles wegnehmen müssen. Sonst kommt man zu solchen Leuten am Ende. Tja, ohne Kronjuwelen werden sie wohl bald aussterben. Immerhin. Ja, und das hier habe ich noch gar nicht selber gesehen. Ich habe das nur empfohlen bekommen, deswegen. Apropos Krone, ja. Ja, apropos Krone, genau. Ziehen wir uns das jetzt rein. Mein Hijab und ich. Tun wir das? Die Funk. Na gut. Ich glaube, da ist auch Musik und alles wieder dabei. Ja, wahrscheinlich. Hijab und ich. Was ist mein Hijab? Mein Hijab ist mehr als nur ein Kopftuch. Mein Hijab ist Teil von mir. Als Frau, als Tochter, als Muslima. Mein Hijab ist Feminismus, der für... Oh, war ja. Feminismus, der für Freiheit und Würde steht. Fehler in der Matrix. Ist immer wieder schön, wenn sowas unironisch gezeigt wird. Das wäre früher vielleicht bei RTL Samstagnacht gelaufen oder sowas, ja? Ist ein Teil von mir, ja. Das möchten sie gerne so haben, ja. Dass man da einfach nur sagt, ja, wenn ihr den Leuten sagt, dass sie so nicht hier irgendwie Staatsdiener werden dürfen oder irgendwas, dann ist das so, als würde man den Leuten sagen, hier, du musst erstmal dein Ohr abreißen oder irgendwas, bevor du hier was machen darfst, weil das ja einfach dazugehört. Aber es tut's halt nicht. Das Ohr war es nicht, aber von Männern wird ja schon was verlangt, ja, was sie abgeben. Ja, habe ich auch gerade dran gedacht, ja. Oh Mann, ey. Freiheit und Würde steht. Nackt sein und bedeckt sein schützt. Mein Hijab. Nackt sein und bedeckt sein schützt? Hä? Mein Hijab ist an. Was? Nackt sein und bedeckt sein schützt. Okay. Beides. Ne? Also Kopftuch oder kein Kopftuch ist an sich vollkommen egal. Oder was Feminismus, kein Feminismus, auch egal, oder wie? Ein bisschen zu nihilistisch für meinen Geschmack. Und bedeckt sein schützt. Mein Hijab ist Antirassismus. Ja, genau. Antirassismus. Ja, weil nichts hilft so sehr gegen Rassismus, wie von früh bis spät zu sagen, hier, wir sind was ganz anderes. Das ist die beste Idee. Und dann von den anderen Leuten zu erwarten, dass sie Hurra schreien. Das hilft gegen Antirassismus, definitiv. Und nicht sich vielleicht mal auf Augenhöhe begegnen. Und vielleicht sich auf Gemeinsamkeiten eher stützen, als auf Unterschiede. Nee, das auf gar keinen Fall. Und komm doch mal als Frau mit anderem Hintergrund in ein arabisches Land, in ein muslimisches Land und trag halt den Hijab nicht da, wo es vorgeschrieben ist. Da wirst du ganz schnell eine gewisse Art von Rassismus kennenlernen. Ja, aber nackt oder bedeckt ist doch egal. Was auch immer das eben bedeuten sollte. Weil mein Hijab nicht aussucht nach Sprache, Hautfarbe oder Herkunft. Oh ja, genau. Genau. Ja, lass alle mal eine Uniform anziehen und marschieren unterm Hammer- und Sichelbanner. Und wir wissen ja alle, dass die Jeans im Gegensatz zum Hijab nur an weißen Leuten irgendwie tragbar ist. Schwarze, da fällt die sofort auseinander. Muslime mag die Jeans gar nicht. Und auch die Sporthose ist ein weißes Kleidungsstück. Oder was willst du mir erzählen? Kleidungsstücke haben grundsätzlich keine rassistischen Vorurteile, weil sie Kleidungsstücke sind. Sie sind Stücke Stoff ohne Bewusstsein. Sei denn, es sind natürlich irgendwelche Symbole, seien sie politisch oder religiös oder... Ja. Klar ist mein Hijab auch Projektionsfläche für deine Vorurteile. Aber was du machst mit deinem Hass, ist dein Ding, nicht meins. Moment mal. Mir scheint, als wäre mein deutsches Gesicht eine Projektionsfläche für deine Vorurteile. Kann das sein? Ja, außerdem diese ganzen Sachen, die sie jetzt hier erzählen, das sind ja die Vorurteile, die sie gerne wollen, dass wir die haben. Aber das ist doch auch egal. Sie hat doch gerade gesagt, das ist ja unser Ding. Ist doch vollkommen egal. Also gibt es ja anscheinend nichts zu tun. Alles ist in Ordnung. Also ich verstehe das nicht. Nochmal, die selber hier Skript geschrieben haben. Ne? Ja, Funk, mit euren Gebühren produziert. Du und deine Fragen, du und deine Einwände sind dein Problem, nicht meins. Du und dein Hijab, du und deine Jammer. Also alles easy, gibt kein Problem. Einfach weitergehen, ne? Du und deine Fragen, du und deine Einwände sind dein Problem. Oh, fantastisch. So funktioniert eine Demokratie und auch eine multikulturelle Gesellschaft, wenn das immer die Probleme der anderen Leute sind bei einer Gruppe. Mhm. Mhm. Ja, das ist mir echt zu. So. Ja, mach doch das weg. Wir gucken uns die Untertitel an, die waren noch ganz okay. Denn mein Hijab ist Glaube, Disziplin, Schutz. Disziplin. Was für eine Disziplin. Echt. Oh. Dass du deine Haare nicht freiträgst, willst du dir jetzt als Disziplin anrechnen lassen? Ja, das ist ja auch noch dieses Ding. Da bin ich auch schon bei ein paar Leuten angeeckt. Aus dem atheistischen Bereich, die es unbedingt halt so sehen wollen, dass es halt das Patriarchat ist, was da irgendwie die Leute dazu zwingt, sich diese Kopfbedeckung da aufzuziehen. Aber ganz im Ernst, wenn ich mir die Bücher von Ayan Hirsi Ali und dieses ganze Zeug durchlese, dann sind das größtenteils die anderen Frauen in diesen Gesellschaften, die ihre Mitfrauen da zu nötigen, zu diesen Sachen. Und da gibt es ja auch Studien dazu, dass Frauen eher dazu bereit sind, sexuelle Freizügigkeit zu bestrafen bei anderen Frauen, als Männer dazu bereit sind. Und dieses Ding von wegen Schutz, das finde ich, das ist überhaupt das heftigste, was man, das wirft man ja den Männern vor allen Dingen halt eben vor, dass man dann halt so sagt, so ja, hier, die Frauen müssen sich ja alle verhüllen, weil ihr könnt ja nicht anders. So, ne? Ihr seid ja alle nur gesteuert, ihr habt ja überhaupt keinen freien Willen, so nach dem Motto. Das ist ja dann hier die Aufgabe von den Frauen, sich da irgendwie drum zu kümmern, dass ihr da keine Probleme irgendwie bekommt oder so. Und das finde ich auf jeden Fall männerfeindlich ohne Ende. Aber das ist natürlich wieder egal, ne? Weil das ist ja sowieso egal. Wenn wir das einfach irgendwie behaupten, dass die Männer alle durchtrieben sind, dann kichern wir alle nur und sagen, ja, ha, ha, ha, lustig. Gottesdienst. Kein Zwang, nee, kein bisschen. Die freie Wahl, wie ich mich kleiden möchte. Ja, genau, die freie Wahl. Es sei denn, du lebst in irgendeinem Land, wo deine Ideologie da bestimmt was abgeht, dann hat sich das erledigt. Oder gehst du in Neukölln zur Schule. Ja, und das ist übrigens auch wieder dieses Ding mit dem Druck, ne, mit dem Druck, und der wird aufgebaut halt eben, wenn das mehr Leute machen in diesen Communities, dann wird der Druck aufgebaut, so nach dem Motto, ja hier, unsere Tochter hier, die trägt hier Kopftuch, was ist los mit dir, ne, solche Sachen, und von den Frauen geht das, glaube ich, halt eben auch ganz groß aus, und also ich meine das halt auch schon mal erlebt zu haben bei einem Supermarkt hier bei mir, wo ich häufiger hingehe, seit mehreren Jahren schon. Da gab es halt auch mehrere Verkäufer. Diese Gegend, in der ich hier wohne, gibt es einige türkischstämmige Leute, die hier leben. Und jahrelang habe ich diese ganzen Damen da alle gesehen, mit ihren Haaren offen. Und dann kam eine da rein, so ein junges Mädchen irgendwie, keine Ahnung wie alt, die war 18 oder so, mit Kopftuch. Und dann ging das über ein paar Wochen, Monate, plötzlich haben diese ganzen älteren Damen da, die ich, wie gesagt, schon seit Jahren da gesehen habe, mit ihren Haaren offen, die haben plötzlich alle angefangen, Kopftuch zu tragen. Und das sind diese Sachen, so läuft das. Und das ist doch nicht gut. Das ist doch nicht progressiv. Und dann erzählen, was ihr wollt. Ja, es ist ja nicht so, dass Leute rumlaufen und sagen, ja, hier, du scheiß Kopftuch oder was auch immer. Es geht ja eher um diesen Gruppendruck, der immer kritisiert wird. Aber das wird ja nicht so dargestellt, als ob das... Ja, ist ja das, was ich meine. Ne? Also, und das ist auch überhaupt nicht so, dass da jetzt irgendjemand anfängt. Und ich finde das auch halt eher traurig. Ne? Also ich gehe da jetzt auch nicht dahin und meckere da irgendwie diese Damen, die da irgendwie an der Kasse sitzen, an, weil es mir doch egal, wie die ihr Leben leben. Ich will nicht nur nicht, dass diese Leute in irgendeine Position kommen, wo sie über mich bestimmen können halt. Ne? Irgendwie oder über Kinder oder irgendwas. Da bin ich dann schon dagegen. Aber so in der Position, wo diese Leute sind, da ist es ja relativ egal. Also da sind sie ja selber vor allen Dingen die Leidtragenden und ihr direktes Umfeld. Aber ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem. Und das ist ja in erster Linie halt auch für diese Leute das Problem und nicht für mich jetzt. Es ist ähnlich wie bei Veganern. Das Problem ist ja nicht, dass sie Veganer sind, sondern dass sie immer von mir verlangen, dass ich auch vegane Sachen esse. Das ist so, ja. Keine Ahnung, von mir hat das noch kein Veganer verlangt. Also er verlangt nicht, aber sie versuchen einen immer so anzufixen. Das irgendwie nicht funktioniert. Das Produkt überzeugt mich nicht. Ja, schauen wir mal weiter. Kleidung und Bedeckung eines Menschen sagt nichts über den Charakter aus. Naja, also... Ja, wir waren ja gerade schon bei Uniformen und solchen Dingen, politische Symbole und solche Sachen. Und natürlich sagt das was über den Charakter aus. Wenn ich jemanden sehe, der eine religiöse Kopfbedeckung trägt, dann gehe ich davon aus, dass das ein religiöser Mensch ist. Ja. Wie, ich meine, was soll denn dieser sein? Also das ist ja völliger Unsinn, was sie da reden. Ach, sind die Datteltäter, ach so. Mein Hijab ist Style, Selbstbewusstsein. Style. Weißt du, jetzt stelle ich mir so Nonnen vor, die aus dem Kloster rauskommen und sagen, mein Habit ist Style und nicht, Selbstbewusstsein. Nicht immer war es einfach, dem Druck der Gesellschaft standzuhalten. Deswegen haben wir diese Tücher aufgezogen, ja. Weil unsere nervigen Peers das von uns gewollt haben. Alter Schwede. Von Generation zu Generation. Doch ich lasse mich feiern. Ich lasse mich inspirieren. Mein Hijab ist jung und alt. Ost und West. Afrika und Middle East. Ja, schön. Na, das ist natürlich auch ganz wichtig. Social Media und Sufismus. Okay. Das wird aber nicht allen gefallen, dass Sufismus hier einfach einbezogen wird. Das ist bei den Hardlinern ja gar nicht gern gesehen. Lass uns unterhalten und miteinander reden. Ja, schön. Und ich habe gerade gehört, meine Fragen wären mein Problem, habe ich gerade gehört. Aber ein bisschen Gelassenheit würde uns allen gut tun. Genau. Habt ihr noch mehr Kalendersprüche? Ja, lehnt euch mal alle zurück und lasst uns mal hier den Laden übernehmen. Es gibt kein richtiges Leben in Tüchern. Allen gut tun, ja. Mein Hijab ist Deutschland. Togo, Marokko, Syrien, Zypern, Türkei. Mein braunes Hemd Pakistan, ist Freundschaft. Malaysia. Mein braunes Hemd ist Kameradschaft. Mein braunes Hemd ist Stolz. Ja, politische Kleidungsstücke. Weiter. Das ist wirklich sowas von letztes Jahrhundert, was ihr da macht. Mein Hijab ist mehr als nur ein Kopftuch. Er kann auch putzen, kochen, waschen und bringt den Müll runter. Oh Mann, ey. Hoppala, jetzt habe ich irgendwas angeklickt, glaube ich. Ah, das wollte ich nicht. Oh je, nicht noch eins. Nein, drück's einfach weg. Mach den. Ja, Funk, meine Damen und Herren, Ihre Gebühren bei der Arbeit. Wir freuen uns doch immer, wenn das uns abgepresste Geld einer vernünftigen Verwendung zugeführt wird. Alter Schwede. Ja, und hier haben wir die Zara Riffler von Tichys Einblick, die hier nochmal wieder zusammenfasst, was Datteltäter und dieser Herr Almeira oder wie er heißt, so alles an Verstrickungen hatten in der Vergangenheit. Die diesen Kram hier produziert haben, Datteltäter-Kram halt. Und es ist natürlich alles überhaupt nicht schön. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Eigentlich alles bekannt, aber irgendwie stört er nicht weiter. Kann man ja machen mit Funkgeld. Ist ja nur Antirassismus und so. Diversität. Frauen und so. Haben die eigentlich inzwischen jetzt, nachdem die Frau Nemi El Hassan als prominentes Mitglied oder Ex-Mitglied dieser Gruppe irgendwie aufgefallen ist, haben die anderen mal überprüft, ob die auch so einen Unsinn sagen oder auf Al-Quds-Demos gehen oder so? Hat man das wenigstens mal? Also die Frau Riffler hier hat die auf jeden Fall geprüft. Ja, die Datteltäter. Also die, ich meine die Verantwortlichen eigentlich, die für Funk Geld ausgeben, ja, die müssten doch überprüfen, ob wir es hier mit Leuten zu tun haben, die ähnliche komische Sachen machen. Ja, das ist ja Teil von deren Identität und so scheinbar. Style und Selbstbewusstsein. Ja, kommen wir nun zu den neuen Vorsitzenden der Grünen. Gerne, gerne. Ich habe halt so viele Zwischenfragen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Sensburg, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Als einer, der sich persönlich hier sehr betroffen fühlt von den Worten auch des Kollegen, der das Gefühl hat, um es jetzt mal in seinen Worten zu sagen, es kann sein, dass einzelne AfD-Mitglieder so tun, also würden sie zum Grundgesetz stehen. Die AfD an und für sich steht nicht zum Grundgesetz. Habe ich zwei Fragen, die wir ihm hier nicht stellen konnten. Die erste ist, war die ganze Zeit die Rede von der Scharia. Es sind ganz viele Arten von Scharia unterwegs. Unser Job hier ist, dafür zu sorgen, dass die Teile, die mit dem Grundgesetz vereinbar sind, auch angewendet werden können und die nicht, die eben nicht. Aber es gibt zahlreiche Arten von Scharia. Und ich frage mich, ob er die Reklamausgabe meint oder was er meint, wenn er Scharia sagt. Wissen Sie, wovon er redet? Und die zweite Frage ist, die Geschichte des Islams ist eine ganz lange Geschichte von Interpretationsmöglichkeiten. Und es gab bis Ende des 19. Jahrhunderts unter jedem Gutachten immer einen Satz, der hieß, wie es aber wirklich ist, weiß nicht der Mensch, sondern nur der Gott, der Gläubigen. Jetzt gibt es zwei Gruppen, die ausschließlich auf eine einzige Art und Weise der Interpretation rekurrieren. Das sind die Islamisten und das ist die AfD. Glauben Sie auch, dass die AfD eigentlich das Spiel der Islamisten spielt und dass sie einander brauchen? Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zwischenfrage. Und ich habe mich bei dem Antrag, als ich ihn gelesen habe, den ersten gestern Abend, heute Morgen auch noch einmal, auch gefragt, was ist die Zielrichtung? Es wird weitgehend vermengt, durcheinander geworfen, es wird Angst geschürt, es werden auch die unterschiedlichen Formen des Islam, seien es Sunniten, Schiiten, Alawiten, Aleviten, all das gar nicht differenziert. Das wäre ja so, als würde man bei der AfD sagen, alle sind rechtsradikal, alle sind rechtsextrem. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ja nicht. Das ja. Sind echt ein paar Heuchler im Bundestag, ey. Das war aber wirklich mal eine gute Ladung geballter Blödsinn. Das war von 2018, also aus der letzten Legislaturperiode, wo die AfD-Fraktion hier natürlich auch noch ein bisschen größer war. Und das war, ich glaube sogar, wir hatten damals von Curio die Rede dazu irgendwie auch gesehen, von diesem, das war ziemlich zum Anfang noch, zum Antrag. Vielleicht auch nicht gerade irgendwie ein sehr sinnvoller Antrag, aber wie das halt immer so ist. Das, was wir da jetzt gerade gehört haben von dem Herrn, ich meine, also im Endeffekt, ja klar, Sachen, die jetzt mit dem Grundgesetz vereinbar sind, kann man natürlich schwer den Leuten verbieten, aber es richtet sich ja sonst auch jeder von früh bis spät über alle möglichen Dinge aus, die auch mit dem Grundgesetz vereinbar sind, von Meinungsfreiheit und so, weil man dann irgendwie erzählt, wohin das angeblich führt. Und die Grünen sind da ganz groß da drin, uns sowas zu erklären. Und alle Welt stellt sich hin und sagt, die Worte führen zu Taten und sind irgendwie der Meinung, sie wüssten ganz genau irgendwie welche, zu welchen. Hat lauter solche Sachen. Und welche auch nicht zu welchen. Ja, vor allem auch, weil diese Worte führen ja zu nichts. Und dass man ja, genau, hier die, ist dieses Wort von jemandem so, den kleinen Finger sagt, ja, reichen. Es kann ja keiner sagen irgendwie, was das irgendwie bedeutet. Und das ist ja die gleiche Sache, die Frau Nemi El Hassan im Endeffekt ja bei der Bundeszentrale für politische Bildung auch gesagt hat. Das weiß ja keiner, was das bedeutet. Und beim Jahr ist es einfach nur Streben. Ja, aber es ist doch auch auffällig, dass hier der X-Ray Enraged hat es auch schon gesagt im Chat, es ist auffällig, dass es immer, wenn es auf solche Fragen geht, heißt es, den Islam an sich, den gibt es gar nicht. die Scharia an sich, die gibt es gar nicht. Die Antifa an sich, die gibt es gar nicht. Islamismus und ist ein Spektrum. Und damit ist die Diskussion dann oft beendet. Also ihr benutzt falsche Wörter und deswegen beenden wir jetzt die Diskussion oder was? Deswegen kann es nicht sein, dass ein archaischer Katalog von Schriften irgendwie nicht der richtige Weg ist, um in einem Industrieland im 21. Jahrhundert irgendwie seinen Weg zu machen. Und dass das eher hinderlich ist für Integration und für die Gleichheit vor dem Recht und ähnliche Dinge. Ja, und so viele Leute, die diesen Trick benutzen, wie halt eben die Nehme El-Hassan und von Datteltäter und das, was wir da gerade eben gesehen haben, sind ja genau solche Leute, die da extremistische Verstrickungen haben. Und deswegen, ja, also, ne, also wie zum Beispiel, was ich gerade meinte mit den Leuten, die da ihre Haare verhüllen, oder das, was ich vor ein paar Wochen schon mal erzählt hatte mit Leuten, die ich damals kannte in der Schule und so, die sich da mit dem ganzen Kram überhaupt nicht da groß hinterher waren und so. Dieses ganze Religionszeug ist nicht dafür geeignet, uns hier irgendwie zusammenzuführen. Und klar, die Leute haben das irgendwie und die können auch in die Moschee gehen oder das irgendwie ausleben, wie sie irgendwie meinen und so. Manche Leute sind ein bisschen konservativer, andere Leute ein bisschen weniger, finden das irgendwie wertvoller oder weniger wertvoll und so, gibt es verschiedene Charaktere. Aber wenn man das wirklich auf so eine Ebene bringt, dass man dann schon irgendwie ja wirklich fromm sein muss und missionieren muss, Und das zu so einem zentralen Punkt in seinem Leben macht, den man schon so nach außen trägt. Ja, also das ist auf jeden Fall, selbst wenn es halt mit den Gesetzen noch konform geht, ist es auf jeden Fall nicht geeignet, uns irgendwie zusammenzuführen. Und das ist auch nicht unbedingt die Pflicht von jedem einzelnen Menschen, sich mit den anderen Leuten zusammenzuführen, normalerweise, wenn man jetzt liberal denkt. Aber von früh bis spät wird ja von allen irgendwie gefordert, dass wir uns alle nur zusammenzuführen haben und dass wir gefälligst andere Leute nicht kritisieren zu haben und lauter solche Sachen. Aber von der, wenn man es von der Seite aufzäumt, das Pferd, dann ist es dann wieder richtig und so. Das ist eine scheiß Doppelmoral. Es ist wirklich unerträglich. Also. Ja, und der Mann ist jetzt zusammen mit einer 28-Jährigen, die nichts gesehen hat, außer der Schule und vielleicht ein bisschen Uni, die neue Spitze der Grünen Partei. Ja, ich habe mir auch ein bisschen was angeguckt von dieser ganzen Veranstaltung von denen, aber ich habe da jetzt nichts mit aufgenommen. Im Endeffekt ist es auch immer wieder dasselbe. Ich hatte die ganze Zeit immer hier den von nackte Kanone im Ohr. mit diesem Zitat hier, ich will aus einer Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Weil das ist eigentlich so ziemlich jedes Statement von diesen Leuten klingt so. Es klingt, ich war ein bisschen genauso traurig, dass das dynamische Duo jetzt getrennt worden ist, Timon und Pumba. Ist das so? Naja, wenn die andere jetzt aufsteigt zum Parteichef, ist Timon ja nicht mehr dabei. Und dann nicht? Der war doch vorher auch nur irgendwie. Ja, die waren doch vorher zusammen bei der Grünen Jugend. Da waren sie Timon und Pumba, das Team für alle Fälle. Und jetzt ist ja Pumba Parteichefin. Nee, das war doch Grüne Jugend, war doch Timon und Sarah-Lee Heinrich. Ach, das waren die, stimmt. Ach, ich krieg das durcheinander. Ich bin immer noch so gefesselt von diesem roten Fesselballon, den die da hatten. Parteitag. Ja, und auf jeden Fall, das war auch wieder dieses Ding, ne? Immer noch so, also als wir uns das von vor einem Jahr oder wann das war angeguckt haben, da hieß es ja auch schon irgendwie, ja, und die Sarah-Lee, die wird belästigt, keine Ahnung, was, mit dem gleichen Kram sind sie jetzt auch noch gekommen. Also ich habe den Namen schon seit Wochen und Monaten von niemandem mehr erwähnt gehört. Und klar, ich hänge jetzt natürlich auch nicht in irgendwie groß irgendwelchen Kanälen hier irgendwie rum, die irgendwie richtig irgendwie aus dem rechten Milieu oder weiß nicht was sind. Von daher kann ich jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen, dass die nicht immer noch über die reden. Aber ja, also ich habe zumindest von so Leuten wie hier der Frau Riffler oder so, da hat man sich halt mit beschäftigt, als das irgendwie Phase war. Und jetzt ist da Frieden, ne? Und auch bin auch mal gespannt, wie lange das dauert, bis die Nehmi El-Hassan wieder irgendwo aus dem Loch gekrochen kommt, weil im Moment redet über die auch keiner. Ne? Aber ja, das muss man zur Selbstbestätigung, weil das gehört ja mit dazu, ne? Weil wenn man uns irgendwie sagt, wir machen was falsch, dann ist es ja eine Bestätigung dafür, dass wir eigentlich alles richtig machen und wir reden aber von früh bis spät darüber, dass alle anderen Leute alles falsch machen und die falschen Namen haben, irgend so oberflächliche Scheiße. Und das ist dann wieder alles okay, so, ne? Also, das ist dann ein super Argument. Ja, das war von Mars. Willst du noch was sagen oder soll ich erstmal abfahren? Nee, ich fand, das ist jetzt eigentlich was jetzt zwischen den Themen hier irgendwie liegt. Aber ich fand es so lustig. Ich habe diesen Beitrag geguckt, Fernsehkanonen, Television im Dritten Reich. Ist sehr interessant über die Entwicklung halt auch vor allem des Equipments der Kameras, um das Ganze überhaupt aufnehmen zu können und der Rivalität zwischen den einzelnen Firmen und ihren verschiedenen Projekten. Und da kamen sehr viele Zeitzeugen zu Wort, unter anderem der erste Intendant des Fernsehens damals im Dritten Reich und einer, der Regie geführt hat bei vielen Produktionen und auch später noch im Westen der Bundesrepublik Regie geführt hat. Und ich fand es interessant, was diese Leute vor 25 Jahren ungefähr gesagt haben zum Thema Medien und Politik. Blickend glaube ich, dass ich mich um die Entwicklung des deutschen Fernsehens verdient gemacht habe. Aber wenn ich heute Tag für Tag sehe und erlebe, wie das deutsche Fernsehen das private und das öffentliche Leben gnadenlos im Griff hat, da muss ich mich doch fragen, ob ich mich damals nicht nur verdient, sondern auch mitschuldig gemacht habe. Wie wird es denn heute gemacht? Schauen Sie sich doch mal die Sender an, sowohl die ARD und ZDF, und schauen Sie auch die freien Sender an. Schauen Sie sich die verschiedenen Richtungen bei RTL und Sat.1 an. Wenn Sie mir da erzählen, dass da keine Politik dahinter steckt, möchte ich sagen, das war damals nicht anders. Hinter jeder Ausstrahlung, ob das Presse, Fernsehen, Rundfunk ist, steckt immer zum Großteil ein Stück politisches Wollen dahinter. So auch damals. Damals erst recht. Ja, das war es eigentlich schon. Ich finde das interessant, wie die, also die haben damals schon die Sicht darauf so gehabt, zu einer Zeit, wo ich das noch nicht so gesehen hätte, dass wirklich fast hinter allem, und das ist ja heute, wenn wir uns das Diversity-Casting angucken, das bis in den Tatort reicht. Und all diese Dinge, ja, das ist ja dieses Erziehungsfernsehen, dieses Politikfernsehen. Genau, also der Wunsch ist, glaube ich, schon auf jeden Fall stärker geworden, aber der tatsächliche Einfluss ist, glaube ich, enorm gesunken. Also dadurch, dass ja heute quasi jeder Idiot irgendwie um 18 Uhr auf den Sonntag irgendwas machen kann. Das Angebot ist ja auch viel größer. Du kannst dir heutzutage irgendwie englisches Fernsehen angucken, australisches Fernsehen, amerikanisches Fernsehen. Ja, aber zeigt uns nicht gerade jetzt diese Impfgegner-Debatte auch, dass das niemand tut? Also, doch, das, glaub, im Großen. Leute, also auch. Also, oder. Ist ja selbst so, dass irgendwelche Space Rocks und so sich ja auch einen Joe Rogan da abonniert haben. Und auch solche Sachen. Also. Ich glaube schon, dass da auch viele Leute auch, die in so einem progressiveren Milieu unterwegs sind, auch ein bisschen über den Tellerrand schauen können, weil man halt irgendwo, gibt es dann doch mal wieder irgendwelche Leute, die ein bisschen was anderes erzählen. Naja, aber wenn du schon Joe Rogan sagst, nicht mal ein Mensch wie Neil Young scheint über den Tellerrand. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ah, okay. Habe ich auch noch was zu eingereicht, ja. Ja, also ich glaube halt eben, also einfach, es gibt weniger, also früher gab es halt weniger Angebot auf jeden Fall und aber Sachen, die halt da damals auch gelaufen sind, was man ja heute kaum noch im Gedächtnis hat. Ich fand das ja auch so enorm, dass zu diesem 60-Jahre-Panorama die Reschke da so ein Video irgendwie gemacht hatte über angeblich Frauen in der Panorama-Redaktion und dann da irgendwie so einen Film gedreht hat, wo sie irgendwie so als kleines Mäuschen da irgendwie reinkommt und da irgendwie in 60er Jahren in der Panorama-Redaktion da irgendwie will. Und in Wahrheit haben die da hier die Meinhof gehabt, ne? Ulrike Meinhof, die da irgendwelche Beiträge gemacht hat für Panorama und solche Sachen. Also, das waren die wirklichen Frauen, die da was gemacht haben in der Zeit. Und das waren keine kleinen Mäuschen und so. Und ich glaube, es ist halt teilweise auch wirklich, dass man diese, wie die Leute da halt teilweise drauf waren, vielleicht gar nicht mehr so auf dem Radar hat, ne? Wie konfrontativ irgendwie und wie ideologisch auch früher dieses Fernsehen schon war, weil man es einfach noch nicht so richtig erlebt hat, ne? Und ja, also und das ist vielleicht sowas, was solchen Leuten dann halt schon eher aufgefallen ist, wenn sie das da gesehen haben. Aber ja, also ich glaube halt der Wunsch danach jetzt wirklich die Leute zu beeinflussen ist heute wahrscheinlich größer denn je. Aber den tatsächlichen Einfluss, den man dann hat, ist, glaube ich, kleiner. Also, naja. Bleiben wir gleich bei Sachen in Österreich oder aus Österreich. Nee. Die Arbeiterkammer, soweit ich das verstanden habe, ist das ein praktisch so eine Art, ja, Pflichtgewerkschaft fast in Österreich. Wenn ich korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber anscheinend bekommen die ein paar Pfennige von jedem Lohn. Vielleicht sowas wie die Handwerkskammer oder so wahrscheinlich, oder? Ja, aber interessanterweise, es geht hier halt darum, dass sie, steht ja in der Überschrift, dass diese Arbeitskammer halt 900.000 Euro aus Pflichtgebühren in eine linke Denkfabrik gesteckt hat. Was halt schon interessant ist und auch das wie man dazu gekommen ist, dass wir das jetzt wissen, ist auch interessant, weil eigentlich wollte die Arbeiterkammer das nicht bekannt geben. Also die kriegen 3,7 Millionen Pflichtmitgliedern Pflichtbeiträge im ungefähr 2 Millionen. Nee, Moment. Und sie haben damit dieses Momentum-Institut gefördert. Das Momentum-Institut soll ungefähr 2 Millionen Euro Budget im Jahr haben und bei 900.000 aus den Pflichtbeiträgen der Arbeiter ist hier ja schon die halbe Miete drin für einen linken Think Tank. Dabei, die Denkfabrik beschreibt sich am liebsten als progressiv, nicht etwa als links. Speziell sämtliche Videobeiträge haben eine deutlich politische Schlagseite. Sie wettern allzu gerne gegen die Kanzlerpartei ÖVP und das System Kurz. Regelmäßig zu Wort meldet sich die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, ebenfalls SPÖ-Mitglied, die mit scheinbar wissenschaftlichem Vokabular ihre eigene Anti-Kurz- und Anti-Trump-Agenda untermauert. Jetzt wissen wir auch, warum die Frau Strobel was zu essen auf dem Tisch hat. Von dem, was sie so abliefert, kann es ja eigentlich nicht kommen, von den 2 Artikeln im Jahr. Aber wenn man natürlich weich fällt, weil man von unwissenden Arbeitern in Österreich finanziert wird, ist das natürlich schön. Es hat sich zwischenzeitlich, gab es einen Tweet vom Chefökonom der Arbeiterkammer, der gesagt hat, das Budget der Arbeiterkammer wird jedes Jahr von den in demokratischen Wahlen aller unselbstständig beschäftigten gewählten VertreterInnen beschlossen. Das ist eine sehr hohe Legitimation. Ich persönlich fände es nicht richtig, wenn die Arbeiterkammer jede einzelne Ausgabe veröffentlichen würde. Was ich schon ganz schön frech finde, wenn man das Geld vorher Leuten pflichtmäßig abpresst, um es dann hinterher in seine, in die politische Arbeit seiner Freunde zu stecken. Sagen wir es doch mal ehrlich. Außerdem, große Zuwendungen kriegt auch noch das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO und das Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche in Wien. Also da, ja, überall das Gleiche. Es wird Geld gechannelt an die Leute mit den richtigen Gedanken. Ja, apropos die richtigen Gedanken. Hier haben wir Welttower News. Eine gewisse Veronika Kracher, marxistische Feministin, steht hier natürlich wieder nicht mit dabei, aber müssen wir natürlich immer wieder dazu sagen. Und die hat hier ein Interview geführt mit einem gewissen Ordenbandit. Analysiert rechte YouTuber und produziert Gegenrede, heißt eine Überschrift. Der YouTube-Kanal Ordenbandit analysiert YouTuber Doppelpunkt Innen aus dem rechtsextremen und verschwörungsideologischen Spektrum. Seiner Meinung nach ist das durchgehende Element der Glaube an die eigene Überlegenheit ein Interview. Ja, also ein Interview zwischen Frau Veronika Kracher und diesem YouTuber, den ich größtenteils oder eigentlich fast ausschließlich aus diesem Video von Herrn Kreimeier kenne, wo er ja so ein betreutes Gucken, wie das bei ihm da heißt, sein YouTube. Das war lustig. Und, ja, genau, was macht er da? Warum läuft dieses Spiel da im Hintergrund? Ich verstehe das nicht. Der alte Mann war völlig überfordert. Video hat er ja sogar gesagt, nicht mehr Spiel, er hat das noch nicht mal als Spiel erkannt, glaube ich. Aber ja, ich musste vor allen Dingen lachen, weil der Ordenbandit irgendwo da, also dieser YouTuber hier, irgendwo gemeint hat, seine Argumentation wäre irgendwie so glatt wie die Steinwand hinter ihm. Und dann der Holger gesagt hat, dass das eine Fototapete ist, die tatsächlich glatt ist. Also selbst irgendwie so ein Ding, irgendwie so von wegen so, hahaha, ne, hier, da. Da schenke ich dir mal einen ein. Nicht mal das hat er halt richtig irgendwie da wiedergegeben und richtig, richtig eingeordnet und so. Und das diverse Kanäle von diesen Sachen, die er sich da beschäftigt. Also hier ist auch irgendwie ein Hildmann dabei, Attila Hildmann und so. Und ich muss oder sagen, Pierre ich Vogel, dass natürlich, also nicht nur alles Leute, also auch sowas ist halt schon eine Frechheit, irgendwie so zu tun, als würde der Holger Kreimeier von Massengeschmack, was aus meiner Sicht halt wirklich einer der besten Journalisten, freien Journalisten in Deutschland ist, der wirklich sehr fair an die Themen rangeht, die er behandelt und wo ich natürlich auch nicht immer seiner Meinung bin, aber wo ich auf jeden Fall das Gefühl habe, das ist jemand, der wirklich immer nochmal guckt irgendwie und sich überlegt, dass er den Leuten auch nicht Unrecht tut und so und vernünftig und auch was China angeht, da ganz, ganz viele super Sachen gemacht hat und was Rundfunk angeht und irgendwelche Leute von allen möglichen, nicht nur vom öffentlichen Rundfunk, sondern er hat sich ja auch ganz lange und intensiv mit diesen ganzen Trash-TV-Formaten beschäftigt und über Jahre schon hinweg. Und das ist wirklich vernünftige Medienkritik, wo man auch wirklich sagen muss, das ist nicht irgendwie einer, der da irgendwie sein Team irgendwie hat, was man verteidigen muss bis aufs Blut und die anderen irgendwie schädigen muss oder so, was ich von irgendwelchen Veronika Krachers und Ordenbanditen definitiv nicht behaupten kann und diversen Leuten, mit denen er sich hier beschäftigt hat, aber beim Holger auf jeden Fall nicht. Und ja, also, und hier in dem Interview wird er auch irgendwie erwähnt, so nach dem Motto, ja, der Holger Kreimeier hätte sich jetzt gebessert. So ein Bullshit, der hat sich überhaupt nicht gebessert, sondern du hast einfach ein Video über den gemacht, was total Banane war. Und ja, das muss man dann vielleicht hier nochmal einfügen, weil hier die ganze Zeit nur von Rechten geredet wird und hier irgendwie ein so ein Ding war auch irgendwie Honigwabe hier. Honigwabe in Anführungsstrichen. Und dann gibt es hier in Klammer einen Podcast zwischen den beiden rechtsextremen Trollkanälen, die Vulgäre Analyse und Idiotenwatch, Komma, Anmerkung der Redaktion. Das soll ich nochmal reinschieben hier. Also, die kennen sich ja richtig aus. Anmerkung der Reaktion, ja. Und dann halt diese ganzen Leute, diesen komischen Never Forget Nikki, wo ich damals schon, als er aufgekommen ist, mich gefragt habe, warum redet alle Welt über diesen Typen? Und dann habe ich das mal irgendwie gesehen und das ist halt so ein Abklatsch von Paul Joseph Watson, der mich auch schon nicht interessiert hat. Und diese anderen Leute halt irgendwelche Schranks und so, und das sind ja auch so Leute, die der Holger halt eben vernünftig schon kritisiert hat, genauso wie diesen Hallo-Meinung-Kanal. Ja, aber ich finde es halt wieder bezeichnend, dass er halt Leute wie Kreimeier da einfach untermischt, weißt du? Das ist auch wieder, da wird zusammengerührt. Und hinterher kann man ja sagen, guck mal, beim Ordenbandit, der hat den Kreimeier auch angenommen. Genau wie den Sellner. Ja, oder wenn man denen das jetzt vorwerfen würde, würden sie sagen, ja, wir haben ja gesagt, der hat sich gebessert oder irgend so ein Bullshit. Und der Gunnar Kaiser ist ja ein rechter Blogger, jetzt einfach mal. Ne? Der ist halt rechts, ne? Also vollkommen unabhängig davon, dass der eigentlich die Identitären aus meiner Sicht bis heute halt immer noch den heftigsten Schaden zugefügt hat. Von diesen ganzen Wichteln, die sich da mit denen beschäftigt haben, so oberflächlich. Also das Video von Kaiser dazu ist meines Erachtens auch wirklich das Fundierteste und halt eben auch auf die Philosophie und nicht einfach nur mit dem Finger auf die Leute zeigen und sagen, rechts, rechts. Nämlich diese Scheiße, die hier Frau Kracher und ihre Leute da irgendwie von früh bis spät versuchen, ihre eigene Scheißideologie damit rechtfertigen, dass sie sich aufbauschen zum Gegner von Rechten, die ja das einzig Böse in diesem, auf dieser Welt darstellen. Na, das ist ja deren Herangehensweise. Und den als rechten Blogger zu bezeichnen, also vollkommen egal. Diese ganzen Corona-Sachen und so von Kaiser spielen überhaupt keine Rolle. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr den hier als rechten Blogger bezeichnet. Das ist einfach eine absolute Frechheit. Ich muss nicht jede Aussage von Kaiser irgendwie rechtfertigen oder was weiß ich was, aber der ist auf jeden Fall kein rechter Blogger. Die Idioten. Das kann ja, aber hat dir das jemals, hat dir denn das jemals geschert, ob das stimmt, was sie den Leuten erzählen? Nee, hat die auch nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Und ich erwarte auch nicht, dass sie das hier einsehen. Ich zeige das ja nur auf für alle Leute, die das halt sehen. Ne? Das ist hier System Veronika Kracher. Aber was ich am allergeilsten an diesem Ding finde, die reden ja natürlich auch die ganze Zeit wieder von Radikalisierung und von dem bösen Algorithmus von YouTube, der die Leute da irgendwie hinführt und so ein Zeug. Ey, dieses Zeug, genau dieses Zeug. Ich mache Videos über irgendwelche Leute und Feminismus, das kritisieren sie natürlich auch, dass irgendwelche Leute Videos gegen Feminismus machen und so ein Zeug. Und das ist genau dieses Ding, wo damals diese Leute alle, die irgendwelche Sachen gemacht haben über André Teilzeit, Susie Grime, weiß ich nicht was, und dann plötzlich irgendwie dastanden und meinten, man müsste sich jetzt bei denen entschuldigen, man hätte denen ja so unglaublich Unrecht getan und so ein Scheiß. Und weil irgendwelche Contrapoints und irgendwelche Leute da aus dem amerikanischen Raum, die wären ja irgendwie ganz vernünftig. Und jetzt ist einem das wirklich peinlich, dass man irgendwie gesagt hat, dass deren Ansichten irgendwie Bullshit sind, obwohl sie es halt immer noch sind. Ne, das war plötzlich fui. Das war total gemein und da muss man sich für entschuldigen und da muss man sich für schämen, dass man irgendwelche Videos gemacht hat, wo man das kritisiert hat, die Aussagen, die diese Leute gemacht haben. Und jetzt kommt hier ein Ordenbandit und macht dieselbe Scheiße. Er redet auch darüber, über irgendwelche Leute und was die angeblich für ein Bullshit reden und was das für schlechte Leute sind und so ein Zeug. Und das ist total wichtig und richtig und wertvoll und super und klasse und was weiß ich nicht was. Es ist genau derselbe Kram. Es ist genau dasselbe Zeug und hier gibt's auch mit so einem Haha in Klammern lacht oder so. So ein Ding von wegen, ja, man kann ja auch einfach Videos machen, einen großen Namen reinschreiben, den die Leute kennen und so Reichweite vergrößern und so ein Ding. Ah, ach was, ja. Ja, ja, aber dann erklär mir doch mal deine Aufrufzahlen, Ordenband. Weil, ja, ja, guck mal, scroll bitte mal dieses Bild so, dass wir es alle sehen können. Und guck mal, bei wem geguckt wird. Es wird nicht geguckt bei Pierre Vogel, Attila Hildmann, Michael Wendler, Erika Steinbach. Es wird geguckt bei den Kontroverseren, also bei den Leuten, die eigentlich nicht dahin gehören, vielleicht. Könnte man so sagen, wie der Herr Kaiser, der Herr Kreimeier. Ja gut, und Charlotte Corday. Ich habe mir ein paar Sachen auch davon angeguckt, von diesen. Und der ist so unsagbar oberflächlich. Ja. Also es ist... Ja, das ist ja das, was ich meine. Es ist nicht mal ein Anflug von einer, nur für die Leute auch, die das halt nicht gesehen haben, Chris. Man muss sich vorstellen, dass er wirklich, ja, Charlotte Corday ist gar nicht ihr echter Name, haha. So auf dem Niveau läuft das, was er mit diesen Leuten macht. Ich habe mir jetzt auch den Wendler nicht angeguckt oder den Hildmann, weil das ist mir zu blöd. jemand, der sich an Idioten abarbeitet, fein, viel Spaß. Ja, das nannte man früher low-hanging fruit, ne? Das hat man den Leuten ja auch vorgeworfen, dass sie sich immer nur die Extremsten raussuchen, die besonders dummen Leute, besonders jungen und naiven Leute und so. Ne? Das war genau dieses Ding, das hat man von früh bis spät, das war einem ja plötzlich unglaublich peinlich, dass man sich mit diesen ganzen Leuten beschäftigt hat und darüber geredet hat, weil die ja in Wahrheit ja alle gute Menschen sind, die ihr Herz am rechten Fleck haben und so. Und diese Leute aber auf jeden Fall nicht, ne? Die sind alle Abschaum und die müssen wir alle hassen. Hass. Ja. Also. Und wie gesagt, ne, also durchaus. Ich bin mir absolut sicher, dass wenn ich mir ein Video angucken würde von ihm jetzt über diesen Pia Vogel oder den Hildmann oder diesen etliche von diesen Leuten, dann gibt es da sicherlich Sachen, die die erzählen, die schlimm sind und wo ich mich auch gar nicht mit beschäftigen will. Ich habe ja keinen Bock, und das war auch damals bei dieser Hildmann-Geschichte auch so, ich fand das trotzdem falsch, dass seine Kochbücher irgendwie von irgendwelchen Thalias da irgendwie verschwinden sollen, aber ich konnte es verstehen, dass hier so ein Volker Beck, den ich auch nicht schätze, der aus meiner Sicht halt auch jede Menge Blödsinn verzapft hat in seiner Zeit als Politiker, aber der wurde ja vom Hildmann so unglaublich angegangen, dass ich das echt verstehen kann, dass der dann dass der dann da was gegen den hat, aber deswegen sollten trotzdem seine Kochbücher müssen da nicht weggecancelt werden. Ne? Also das sind einfach so die Sachen. Man muss den Leuten halt das zugestehen, dass die Freiheit, die man ihnen zugesteht, das ist dieses Ding, das nennt man Grundrechte. Ne? Das ist so Zeug, wo eigentlich so Leute, die das die ganze Zeit immer meinen und so, vielleicht mal dafür sein sollten. Ne? Und ja, so Leute, die sich von früh bis spät darüber beschweren, dass irgendwelche Leute ideologisch sind, irgendwie in ihren Wir und die denken und sich überlegen fühlen, ne? Also so ein Ordenbandit hier, der in diesem Interview gibt es hier, wärmer fällt das Wort progressiv, ne? Und zwar so nach dem Motto, das ist das, was du sein musst, ne? Du musst progressiv sein. Und wenn du nicht progressiv bist, dann bist du ja der Böse, und dann muss ich den Leuten mal erklären, warum du der Böse bist, ne? Und so ein Zeug. Und das ist dieses Überlegenheitsdenken hier, was du da kritisierst bei diesen Leuten. Und ja, zum Pierre Vogel, der hat auch ein Überlegenheitsdenken. Bestimmte von diesen Leuten haben auch ein Überlegenheitsdenken, aber ihr habt das halt eben auch. Veronika Kracher und Ordenbandit und ihr ganzen Heinis. Ihr seid ja auch der Meinung, dass euer Scheiß da nicht stinkt. China pledges purification of the internet ahead of Beijing Winter Olympics and the Lunar New Year. Ja, wer hätte gedacht, dass man das Internet in China noch sauberer machen kann, als es sowieso schon ist. Aber genau das hat jetzt die Cyberspace Administration of China angekündigt. Ich weiß nicht, ist das der echte Titel dieser Behörde? Das finde ich ganz schön so 90s. Radical Cyberspace Administration. Cool. Und natürlich soll die Kampagne ein healthy, happy and peaceful online environment, also ein gesundes, fröhliches und friedvolles, eine friedvolle Online-Umgebung ermöglichen. Und ja, es ist, wie die Überschrift schon naheliegt, kein Wunder, dass das gerade jetzt passiert. Also man möchte vor der Olympiade halt alles rausschmeißen. Man möchte positive information und eine positive online Atmosphäre. Also keine Leute, die irgendwas von Free Hong Kong schreiben oder Bilder von Winnie the Pooh posten oder so. Sie gehen sogar darauf ein, es könnte sein, dass halt Leute, die während der letzten Monate in Ungnade gefallen sind, Celebrities und Internetpersönlichkeiten, die könnten versuchen, jetzt in dem ganzen Trubel ein Comeback zu starten, und die sollten das bloß nicht, da hätte man schon ein Auge drauf. Und was wohl auch ungern gesehen wird, ist, wenn die Leute ihren Reichtum zur Schau stellen, da werden dann Sachen auch gelöscht. Ja, und jetzt wird das halt alles nochmal doppelt so fest angezogen von den Olympischen Spielen. Und wir wissen ja, aus eigener Erfahrung, was eine Regierung einmal fest angezogen hat, schraubt sie später nicht mehr los. China ist auf keinen Fall auf dem Weg in eine bessere Richtung. Ja, erfolgreichen Leuten soll man ja nachahmen und von China lernen heißt siegen lernen. Deswegen will die EU einen eigenen DNS-Server einrichten im Rahmen der Strategie europäischer digitaler Binnenmarkt. Ich meine, es steckt ja schon im Namen drin. Es ist auch schon lange in der Diskussion gewesen, dass es so gemacht werden soll, dass im Endeffekt ein eigener DNS-Resolver aufgebaut werden soll. Das ist im Endeffekt nichts anderes, außer es wandelt die Buchstaben, die man in der URL eintippt, in eine IP-Adresse und routet das dann direkt zu dem Server, wo die Daten halt liegen. Das passiert automatisch im Hintergrund. Das machen ganz große Unternehmen, die meisten sind in Amerika und Europa sieht das halt als Sicherheitsrisiko und möchte da jetzt ein eigenes System aufbauen. Das Budget steht, das passiert jetzt auch. Die ganze Rechtsgrundlage ist noch nicht komplett durch. Das basiert halt alles noch auf der Exekutivkapazität von der EU-Kommission, dass sie solche Sachen einfach selber anstoßen können. Und das wird halt später noch dann detailliert beschrieben, wie das eigentlich ausgestaltet werden soll in der endgültigen Variante des großen Dokuments zum europäischen Binnenmarkt, digitalen Binnenmarkt halt. Da wird es dann drinstehen. Was auf jeden Fall drin sein wird, weil das in den technischen Spezifikationen bei der Ausschreibung schon drin steht, ist, dass auf jeden Fall ein DNS-Blocking-System eingerichtet werden soll und auch weitere Filtersysteme, die noch nicht näher beschrieben werden, halt für rechtmäßige Filtersysteme, damit EU-Gesetzgebungen, nationale Gesetzgebungen und nationale und EU-Gerichtsbeschlüsse halt direkt umgesetzt werden können, um alle illegalen Inhalte online zu blocken. Sei es egal, worum es geht. Und ich meine, Hasssprache ist ja auch illegal, deswegen, Und es geht halt immer um ein europaweites Verfahren. Es wird also nicht, die Pläne sind nicht so, dass es landesweit dann geblockt wird, dass wir beispielsweise ein europäisches Intranet haben. Und wenn irgendwas in Portugal illegal ist, aber in Deutschland ist es legal, dann wird es nur in Portugal geblockt, sondern es wird halt europaweit immer alles geblockt. Und von China lernen heißt siegen lernen. Wunderbar. Ja, und hier sind wir nochmal beim Holger. Der hatte nämlich, glaube ich, letzte Woche vor ein paar Tagen hier dieses Video Löschung bei YouTube, es wird noch schlimmer. Hochgeladen. Und was ich hier besonders interessant fand, war nämlich auch diese Sache mit dem digitalen Digital Service Act und dass sie da in so einem Entwurf irgendwie vorgesehen haben, dass im Endeffekt die großen Medien berechtigt werden, ja, zu entscheiden halt, was an Meinungsäußerungen passiert und ob man sie kritisieren darf oder nicht. Und also quasi deren Output darf nicht gelöscht werden, weil das wäre ja ein Eingriff in die Meinungsfreiheit und so. Und die sollen aber als quasi vertrauenswürdige Flagger und solche Systeme wollen sie ja schon lange aufziehen. Das hat man vor Jahren ja schon mit diesen YouTube-Heroes und diesem ganzen Kram, dass man irgendwelche vertrauenswürdigen Flagger haben wollte. Dass sie dann halt losrennen dürfen und sagen dürfen, ja hier, das ist halt zu viel, das ist falsche Meinung, das ist verkehrt. Und das ist dann geil, ne? Irgendwelche Datteltäter und solche Leute, die können sich dann überlegen irgendwie, was okay ist und was nicht mehr geht und solche Dinge. Super Idee, klasse Idee. Digitaler Service Act, was ja auch ständig beklatscht wird, ne? So als das Ding irgendwie im Kampf gegen das Böse dargestellt wird. Und wo auch wieder keiner sieht, dass diese Leute ja nicht geeignet sind. Es ist niemand geeignet. Es ist niemand geeignet, das alleine auszusuchen, was irgendwie gesagt werden darf und was nicht und so von vornherein schon. Das geht nicht. Und ja gut, diese Geschichte ist jetzt wohl erstmal auch gescheitert, aber mal gespannt. Aber das hatte ich auf jeden Fall nicht so richtig mitbekommen und Holger hat es hier gezeigt. Und finde ich dann halt auch merkwürdig, wie viele Leute das halt schon jetzt gefeiert haben, so als den großen Wurf gegen alles Böse im Internet, diese ganze Radikalisierung und den ganzen Kram, dass man da ausgerechnet die Buzzfeeds und so dieser Welt dazu ermächtigt, hier irgendwie zu entscheiden, was irgendwie in Ordnung ist und was nicht geht und dass man die natürlich in Zukunft dann nicht mehr kritisieren darf und diese Sachen. Also. Ja, gegen dieses Gesetz haben ja Google und Facebook schon geklagt und TikTok hat sich dieser Klage jetzt auch angeschlossen. Ich meine, da sind so lustige Sachen drin wie automatischer Datentransfer von Nutzerdaten zum Bundeskriminalamt und solche Sachen. Ne? Da kommt sich ja, so ein bisschen vor. Das ist vor. Doch schon das NetzDG2 von uns mit dem automatischen Transfer. Ja, aber das ging das jetzt nicht darum, Verzeihung, vielleicht habe ich da jetzt gerade zwei Sachen durcheinander. Da geht es jetzt um den Digital Services Act von der EU. Das stimmen wir alle irgendwann, muss ich sagen. Ja, das weil, war jetzt der Digital Service Act der EU, worum es da ging. Ja, genau, stimmt. Aber der orientiert sich ja auch am NetzDG. Stimmt. Es ging um die nationale Gesetzgebung, du hast absolut recht. Man hat das Gefühl, man ist wie der Protagonist in The Wall von Pink Floyd. Man sitzt irgendwie in der Mitte und sieht, wie sie diese Mauer um einen rum aufbauen. Und hier noch ein Stein und da noch ein Digital Service Act und hier noch Ja heißt Ja und hier noch. Und irgendwann ist die Mauer halt komplett. Und du sitzt in der Mitte. Ja, die Bürgerräte. Reden wir ein bisschen über die Bürgerräte. Was sind Bürgerräte? Bürgerräte wären im Endeffekt per Los ausgelöste Bürger, die in Gremien gesetzt werden. Dann würden die moderiert werden von anderen Personen, und um dann auf den politischen Willensbildungsprozess Einfluss ausüben zu können. Nicht so der Gestalt, wie Gerichte das beispielsweise können, aber Bürgerinnen könnten hier über Wahlen und direktdemokratische Formate hinaus strukturierter als in den sozialen Medien an Politiken mitwirken. Ja, also Bürgerräte sind Zusammenkünfte von nach Losverfahren bestimmten Bürgerinnen, die in der diese über politische Gestaltungsfragen beraten, wobei sie durch ExpertInnen informiert und moderiert werden. Ja, weil das sind ja Laien, die müssen ja von Fachleuten beraten werden. Fragt man sich natürlich, wer sind diese Fachleute? Aber Preis, haben die in der DDR nicht 1989 genau dagegen demonstriert, gegen solche komischen Räte und diesen ganzen Unsinn, diesen bürokratischen parteilichen Überkopf irgendwie. Tja, die Räterepublik, da habe ich auch direkt dran gedacht. Mhm. Also generell erstmal, das ist ein Artikel, da geht es um sehr viele juristische Anklänge und die Autorin ist eindeutig für die Einrichtung von solchen Bürgerräten und sie ist sehr enttäuscht, dass diese Bürgerräte nicht mit mehr Macht ausgestattet werden können. Also de facto ist es ja so, dass solche Bürgerräte eingerichtet werden. Das steht im Koalitionsvertrag drin. Die Ausgestaltung ist halt noch fraglich und sie bewertet hier halt, was eine realistische Machtfülle sein könnte, die diese Bürgerräte haben können. Und man kann zwischen den Zeilen immer lesen, dass sie immer enttäuscht ist. Ja, die Staatsferne sollte allerdings nicht durch den Einfluss privater Vereine bei der Durchführung der Bürgerräte kompensiert werden dürfen. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass Bürgerräte als Reallabore für privat oder staatlich organisierte expertokratische Missionierung gedeutet werden. Nicht, dass sie das dann wären, aber ne? Also es soll im Endeffekt ein Bürgergremium eingerichtet werden, das ähnlich wie Gerichte neue Gesetze prüft, ob sie genehm sind oder nicht, aber anders wie die Gerichte haben sie halt keine Macht, in Klammern leider, laut dieser Autorin hier, um diese dann halt auch wieder rückgängig zu machen. Sie können halt nur halt quasi den Fakt, dass sie im Bürgerrat sind, in die Öffentlichkeit tragen, um Stimmung zu machen für eine andere Politik. Warte. Institutionalisierter Aktivismus. Sind das dann einfach Leute? Mehr ist rechtlich nicht drin, in Klammern leider. Price. Ja. sind es dann einfach nur so normale Bürger, die dann wie im Bundestag quasi am Kindertisch sitzen und Sachen diskutieren? Wie soll ich mir das vorstellen? Die Expertengremien halt und werden auch natürlich bezahlt und werden von anderen Politikexperten moderiert, dass sie halt ihren Input geben können und die Öffentlichkeit darüber aufklären können, was die richtige Politik ist. Also das wären ganz normale Bürger, dann zusätzlich Experten und Moderatoren, die dann Also ich tippe mal darauf, dass es wieder irgendwelche Leute sein werden, die ja irgendwo der Politik eh schon bekannt sind, vielleicht Akteure aus der Zivilgesellschaft. Ja, gut umschrieben. Weißt du, ich stelle mir das dann so vor, dass diese Experten und diese Gremien dann entscheiden, okay, das ist das Overton-Fenster und das wird bitte nicht verschoben, ganz nicht geweitet. Ganz zufällig werden die gleichen Talking Points raushauen, die Politik auch haben will. Ganz ja, aber wie ist das denn mit der Repräsentation? Wenn wir das losen, kann es ja sein, dass da nur alte weiße Männer sitzen. Ja, also die Diversität. Da müssen ganz klar irgendwie Quoten. Einen Moment, da hatte ich auch was zu gefunden. sie sollen nicht an Fraktionsdisziplin und Lobbyismus gebunden sein. Ja, okay. Sie sollen zur Politik beitragen, ohne selbst Teil dieses Betriebs zu werden. Alles klar. Also Diversity war auch ein Thema, aber... Ich finde Urtiger hat im Chat den perfekten Job gefunden. Er wird der lokale Bürgerratspoet. Also hier das zentral sind überall haben. Ja, aber was ich machen will oder wissen will, ist, wenn ich da jetzt reingehe in so einen Bürgerrat, ja, und ich sage dann hier... Frauen werden nicht diskriminiert bei der Arbeit. So die Statistik selbst mit diesem Gender Pay Gap sagt aus ganz am Ende, dass man daraus nicht auf irgendwie Unterdrückung schließen kann, nur weil da ein paar Prozent Unterschiede sind. Da wirst du gecancelt. Ja, aber was passiert dann? Was sagen mir dann die Experten? Wollen sie mir dann sagen, nee, die Studie, ich habe falsch gelesen? Was wollen die da sagen? Oh Mann, das ist. Ich meine, ich finde es toll, dass Sie da Bürger mehr mit einbringen wollen, aber wir haben Meinungsfreiheit, jeder tut sich eh kund und das ist doch echt komisch, Mann. So, hat man jetzt NetzDG eingeführt, damit man Bürgerräte stärken kann, damit die Leute dort ihren Hass verbreiten oder was? Oh Mann. Ja, also zentral sind Vorgaben über die demokratische Beschlussfassung und Grundsätze der Nichtdiskriminierung auch bei der Kommunikation. Zudem sollen Diversität und Sachlichkeit der Expertinnen die Bürgerräte begleiten. Also die Diversität der Expertinnen, das sind die Leute, die moderieren, die Bürgerräte begleiten und die diese selbst auswählen sollen. Also ja, aber Price, ich würde da ja reingehen mit dem Text der Studie. Ich würde ja reingehen dort mit dem Text der Studie, auf der dieses Gender Pay Gap Ding basiert. Was wollen die mir da bitte als Experten sagen? Aber ist doch klar, aber wohin das führt, ist doch klar. Hier werden Stellen geschaffen. Ja. Hier werden Stellen für Akteure aus der Zivilgesellschaft geschaffen. Hier wird Geld transferiert an sogenannte Experten. Das ist nun ein weiteres Gesicht dieses Ponzi-Schemes. Die schaffen ja damit eine Plattform, okay? Und wird es da auch wie mit NetzDG auch so Meldestellen geben bei den Bürgerräten, dass man dann so die Leute neben sich wegblocken kann? Da musst du in die Normannenstraße in Berlin. Das ist so dämlich. Was ist das? Verfassungsblog. Allgemeine Impfpflicht, ein kleiner Pieks, ein großes verfassungsrechtliches Problem. Ja, das ist auch eine juristische Einschätzung, wie eine Impfpflicht gerechtfertigt werden könnte, aus juristischer Sicht, laienmäßig geschrieben, aber ich fasse es trotzdem nur ganz kurz zusammen, also ohne zu sehr in die Details reinzugehen. Es wird erstmal geprüft, ob es die juristische Geeignetheit hat, ja, also das bedeutet, es muss die Politik muss ein Ziel formulieren, das durch diese Maßnahme erfüllt wird. Das ist der erste Schritt. Mehr muss nicht geprüft werden. Das ist sowas wie eine Plausibilitätsprüfung. Ja, und ist es geeignet? Nützt die Impfung einem Gesundheitsschutz überhaupt? also nicht total wird damit die Pandemie sofort beendet, sondern hat es einen gesundheitlichen Nutzen oder nicht? Und dies ist wissenschaftlich belegt. Deswegen nimmt es die erste juristische Hürde der Geeignetheit. Dann gibt es die nächste Hürde. Das ist im Endeffekt die Erforderlichkeit. Ja, Erforderlichkeit bedeutet, dass es kein milderes Mittel gibt, welches gleich geeignet ist, um den angestrebten Zweck zu befördern. Hier wird ja argumentiert, dass die Impfpflicht wegen den Lockdown-Regeln einfach gesellschaftlich notwendig wäre. Und das ist eine ausreichende juristische Sache, weil das muss nicht weiter geprüft werden. Da geht es auch wieder nur um die Plausibilität. Würde die Maßnahme das gesetzte Ziel erfüllen, ja oder nein? Und es ist wahrscheinlich, dass es das tun würde. Und dann kommt der wichtigste Teil, das ist die Angemessenheit. Ja, und das ist normalerweise im normalen juristischen Prozess das, was am wenigsten geprüft werden muss, weil das von vornherein relativ umstritten ist, vor allem wenn es um irgendwelche technisch-juristischen Sachen geht. Also bisher gäbe es keinerlei rechtliche Hürden, aber die Angemessenheit ist ja im Endeffekt die Prüfung der evidenten Unangemessenheit, weil es ein Eingriff ist, ein Grundrechtseingriff. Und da gibt es halt verschiedene Gründe, die wahrscheinlich dafür sorgen werden, dass es einer technischen Prüfung juristisch nicht standhält. Dazu wieder gesagt, das ist auch wieder ein Beitrag, wodurch scheint, dass der Autor pro Impfpflicht ist, aber selber nicht bedeutet, dass ich selber nicht denke, dass es juristisch durchsetzbar ist, weil die körperliche Unversehrtheit durch die Impfung zwar beeinträchtigt wird, es gibt aber Präzedenz, dass es halt absolut gerechtfertigt sein kann. Allerdings ist es ein Eingriff in die psychische Gesundheit, wenn es gegen den Willen passiert oder wenn man durch die Rahmenbedingungen dazu gezwungen wird, ja, sei es durch eine Geldstrafe oder durch einen direkten Vollzug der Impfung. Deswegen ist die Eingriffsintensität äußerst hoch einzustufen. Dann, weil das so ist, geht es in den Abwägungsprozess. Und hier gelten sehr hohe Hürden. Eine Impfpflicht wäre möglicherweise zu rechtfertigen, wenn durch die Impfung eine sehr gefährliche Krankheit wirklich ausgerottet werden kann. So, wenn es diese Hürde machen würde, wenn man wirklich sagen kann, okay, wir machen das und dann ist es auch wirklich vorbei. Was ja die Wissenschaft sagt, dass das wahrscheinlich nicht der Vorteil ist, nicht der Fall ist. Es ist nämlich nur ein zeitlich gesehen kurzer und insgesamt gradueller Vorteil. Dies kann den gravierenden Eingriff, den eine Impfpflicht mit sich bringt, nicht aufwiegen. Dementsprechend, das Gewicht des Grundrechtseingriffs gegenüber den nur graduellen Vorteilen rechtfertigt das nicht. Und dementsprechend, Impfpflichten sind verfassungsrechtlich nur in Engrenzen zulässig. In der aktuellen Situation werden diese Grenzen verfehlt. Also rein juristisch gesehen ist es gerade, ich sage jetzt mal, wenn man auch vor dem Hintergrund, was gerade in anderen Ländern wie Dänemark und Israel zum Beispiel an Beschlussfassungen gilt, was da gerade läuft, vor allem dieser temporäre Aspekt, dass die Impfung halt nur temporär wirksam ist, was ja nachgewiesen ist, halt eine so große rechtliche Hürde bei der Umsetzung jetzt anscheinend darstellt, dass es interessant sein wird, wie das Ganze dann in der Formulierung umgesetzt wird. Es gab ja jetzt eine unsagliche Debatte im Bundestag, aber ich habe mir ehrlich gesagt nicht sehr viel davon geben können. Ich habe nicht sehr viel von Inhalt. Vielleicht hätte ich da ein bisschen mich durchquälen müssen. Ja, wir quälen uns gleich noch, keine Angst. Ach, stimmt, das kommt noch, wunderbar. Dann tun wir unsere Pflicht, was diese Diskussion im Bundestag angeht, auch. Ne? Also ich meine, unsere Grundmeinung ist ja, Freiheit gilt für alle Leute und deswegen Impfpflicht, Impfzwang, was auch immer, sollte generell ausgeschlossen werden. Und rein juristisch scheint es auch diese Hürden nicht zu nehmen, nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es derzeit gibt, die auch generell anerkannt sind, die nicht umstritten sind. Und wie gesagt, wird interessant. Ja, die europäische Medizinaufsicht. Ob die Realpolitik jetzt siegt oder die Rechtsgrundsätze. Weißt du, ich will auch nochmal reinwerfen, es wäre eigentlich am effektivsten, wenn man zweimal geimpft und einmal geboostert ist und danach nicht irgendwie mit weiteren Boostern ankommt, sondern hingeht und sagt, hey, Leute haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie geboostert werden wollen, weiterhin nochmal, also einen vierten Booster, ne? Oder einmal mit der Delta-Variante so in Rohfassung infiziert werden wollen. Dann hat das nämlich, wenn man schon zweimal geimpft ist und einmal geboostert zur Sicherheit nochmal, weißt du, mit einer Delta-Variante dann in Kontakt zu kommen, dann hat man einen milden Verlauf, braucht nicht ins Krankenhaus. Großteils überwiegend, weißt du, ist halt ein milderes Ding so. Ja. Und dann ist man halt nachgewiesen. Das ist auch unumstritten. Der gesundheitliche Nutzen ist nachgewiesen. Ne, der milde Verlauf, genau was du sagst, alles richtig. Das war ja auch in der dieser, es ging ja jetzt nur um die juristische Aufarbeitung. Da hat es ja den Check gemacht, okay, weiter zum nächsten Punkt. Hast absolut recht. Aber das leugnen die Leute ja. Also die Politiker. Warte, was leugnen die? Naja, dass das jetzt mit dem Delta-Variante einen milden Verlauf macht und so. Das ja, es ja gibt viele nicht. Leute, die sowas leugnen, aber ich leugne, also ich bin ja auch jemand, der gegen Impfpflicht ist, der selber bisher nicht geimpft ist, weil er auf einen Totimpfstoff warten will. Es gibt Leute, die das so sehen, die glauben nicht an diese milderen Verläufe. Ich glaube da schon dran. Also, ja, ich habe ja letzte Woche soll sich frei dafür entscheiden. Ich keiner soll letzte Woche die ja, egal worum was es geht, meiner Meinung nach. Letzte Woche die Zahlen aus Niedersachsen, die ich ja in meinem Blick habe, die deuten ja auch darauf hin und sämtliche anderen Länder auch, aber irgendwie sickert es ja einfach nicht durch bei den Leuten. Aber da kommen wir gleich noch zu. Also ich werde mich, ja. Erstmal haben wir jetzt hier den Herrn Lindner, der hatte hier geschrieben, viele haben in den letzten Monaten einen kurzen Redeausschnitt von Guido Westerwelle aus dem Jahr 2011 gesehen und geteilt. Er warnte, dass Freiheit nach und nach verloren gehen könnte. In der Pandemie haben diese Worte viele erneut bewegt. Genau, und das war dieser Ausschnitt, wo er sagt, es stirbt zentimeterweise und die Freiheit hat mal mehr Konjunktur und mal weniger. Und dann schreibt Herr Lindner weiter, daran habe ich heute auf einer Gedenkveranstaltung erinnert, denn vor wenigen Tagen hätte Guido seinen 60. Geburtstag gefeiert. Einige wenige haben seinen Appell allerdings missverstanden. Manche sogar missverstehen wollen. Darauf habe ich heute hingewiesen. Denn er hat Freiheit nicht als Freiheit von Verantwortung gesehen, sondern als Freiheit zur Verantwortung, wie er stets sagte. Er hatte Vertrauen in unsere Demokratie. Diese Überzeugung teilen wir. Die Eigenverantwortung der Menschen hat eine Chance verdient, bevor der Staat gerufen wird. Und konkret ist Gesundheitsschutz in der Pandemie nötig. Aber so viel gesellschaftliches Leben und Freiheit wie möglich müssen erhalten bleiben. Ich bin mir sicher, Guido sehe es genauso. Um sein Andenken zu ehren, ist das Beste, was wir tun können, weiter Politik auch in seinem Geist zu gestalten. Christian Lindner, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber das wird aus meiner Sicht halt nicht gemacht. Ne? Also es wird zwar immer gesagt, Freiheit und Verantwortung, dann werden die Leute angemeckert, dass sie das ja scheinbar nicht verstehen oder dass sie es zu eindeutig setzen und so weiter und so fort. Und es wird auch gesagt, man mache ja nur so wenig wie möglich, so viel wie nötig, aber aus meiner Sicht halt auch das nicht. Aus meiner Sicht stehen wir jetzt da und kriegen irgendwie gesagt, die Wand kommt, während irgendwie die ganze Welt so langsam aber sicher jetzt mal hier die Pandemie abwickelt. Ja, denken wir irgendwie darüber nach, dass wir jetzt allen Leuten diese Impfung geben müssen und das ist auch das Nächste, was ich dann hier habe. Die Tage hat hier vor allen Dingen natürlich der Argo-Nerd mal wieder schön gesammelt, alte Aussagen dazu. Hier haben wir die mittlerweile Bundestagsvizepräsidentin Frau Baas von, das war hier 5. Mai 2020, Bundesregierung weiß Spekulationen über Impfpflicht gegen Coronavirus zurück. SPD-Fraktionsvorsitzende Baas versicherte, auch wenn es einen Impfstoff gibt, sei keine andere Regelung geplant. Ähnliches sagte Gesundheitsminister Spahn. Im Netz gibt es Initiativen gegen, in Anführungsstrichen, Zwangsimpfungen. Und das Schönste war hier die Frau Breimeier von der SPD. Alle, die den kompletten Unsinn einer Impfpflicht in die Welt setzen, sollte man in die Pflicht nehmen können, für den Schaden, den sie damit anrichten, aufzukommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt machen wir den kompletten Unsinn oder wollen zumindest wieder, dass wir den kompletten Unsinn machen. Und was ich ja auch so geil fand, das hat hier der Ben Brechtgen unter anderem verteilt und ich hatte das auch weiter verteilt und dann hat da irgendjemand drunter geschrieben, es sei doch okay, wenn man seine Meinung ändert. Und ja, dass man seine Meinung ändert, finde ich okay, das finden viele Leute okay, aber scheinbar findet es ja Frau Breimer ja nicht okay, weil hier war ihre Meinung noch, dass man die Leute, die diese Meinung vertreten, in die Pflicht nehmen soll, für den Schaden, den sie damit anrichten, aufzukommen. Also, das ist ja immer das Tollste, ne? Ja, wir haben ja nur unsere Meinung geändert. Wir haben ja gestern noch gesagt, das sind alle Leute irgendwie böse, die das meinen so. Die sollen mal aufpassen, was sie sagen und so. Und heute sagen wir das dann. Und das ist, ja, wir haben unsere Meinung geändert. Das ist Realpolitik. Die haben ihre Meinung der Faktenlage angepasst. So wird ja immer argumentiert. Ja, aber jetzt, ne, im Jahr... Ja, was ja okay wäre, wenn man nicht vorher gesagt hätte, man will Konsequenzen dafür haben, dass die Leute die das glauben. Und das ist ja auch das Ding... Ich bin mir sicher, das war damals auch im Zusammenhang mit Ken Jebsen und irgendwelchen Sachen. Und der Ken Jebsen, den musste man irgendwie unbedingt löschen, weil er irgendwie unter anderem gesagt hat, dass es einen Genesenen irgendwie halt einen Immunitätsnachweis geben wird, der, mit dem man dann am gesellschaftlichen Leben noch teilhaben darf und halt eben eine Impfpflicht. Und damals hat man sich darüber aufgeregt und das war ganz furchtbar und es schadet der Gesellschaft, das irgendwie zu behaupten. Und ja, heutzutage haben wir das eine und das andere mit gefordert. Ja, das ist klar, das ist natürlich auch nicht das alles, was der Jebsen gesagt hat. Er hat auch alle möglichen andere Sachen gesagt, die teilweise halt eben auch offensichtlich nicht stimmen, wie Sachen über Bill Gates und sowas, die halt offensichtlich nicht stimmen. Aber diese Sachen, die halt einfach so eine Einschätzung von der Lage waren, auch wenn das die Leute halt eben dann immer direkt als, ja, das sind dann immer Aussagen, die man jetzt weghaben muss, weil es die Gesellschaft verzaubert zum Bösen. Und jetzt ist es aber genau das, was man gemacht hat. Also, ja, oder zumindest die Hälfte von dem, was man gemacht hat. Und die andere Hälfte davon will man dann noch machen. Ja, jetzt sind wir hier halt eben bei der Debatte. Und da habe ich jetzt hier im Angebot jede Menge Menschen. Was ich euch auf jeden Fall zeigen wollte, ist den Helge. Was ich euch zeigen will, ist unseren Gesundheitsminister. Und wenn ihr wollt, vielleicht auch noch Herrn Kubicki als Ausgleich, weil er halt eben vernünftig war. Oder Frau Teuteberg, könnt ihr euch entscheiden. Wollen wir so verfahren? Mach mal einen Bürgerrat. Ja, ihr habt die komplette Wahl. Wenn ihr sagt, interessiert uns alles nicht, dann... Na, Helge ist ja immer, hey, kann man immer machen. Okay. Helge aber schon so stylisch, ne? Richtiger Trendsetter. Yay. Yeah. Hallo. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Godesberger Programm findet sich die schöne Formulierung in den Grundwerten des Sozialismus, Freiheit und Gerechtigkeit bedingen einander. Ich glaube, wir müssen reden über den Zusammenhang von Freiheit und Gerechtigkeit. Das sind die Grundwerte des Sozialismus, Freiheit. Man kennt es. Ich habe auch Sozialismus gehört. Was hat denn der wirklich gesagt? Oder hat der Sozialismus gesagt? Der hat Sozialismus gesagt. Das Godesberger Programm. Oh Gott. Also wenn die Rede schon so anfängt, ich dachte schon, ich habe mich nur verhört. Und wir müssen reden über Demokratie und über Prävention. Und ich empfehle, dass wir eine Art von Reframing vornehmen. Und das nicht, weil das so modisch ist, sondern weil es gesellschaftspolitisch geboten ist. Es geht hier nicht nur um individuelle Freiheit und medizinische Maßnahmen, sondern es geht um deutlich mehr. Und ich beginne dabei, weil ich von Demokratie reden möchte, mit den Anwürfen der Opposition. Besonders ärgerlich, aber auch amüsant finde ich die Volte immer, sich an Olaf Scholz zu wenden und den Satz zu zitieren, wer Führung bestellt, der bekommt sie. Und das zu kritisieren. Im Jahre 2022 stelle ich mir, und ich glaube viele in diesem Plenum, Führung so vor, dass ein Bundeskanzler das Parlament achtet und respektiert und seine Bevölkerung würdigt. Es ist besonders widersprüchlich, wenn Sie dann von autoritären Maßnahmen sprechen. Was denn nun? Autoritär oder zu wenig Führung? Das zeigt, dass Sie viel zu bieten haben hinsichtlich Lamentieren, Lavieren, Kritisieren, Konkretisieren habe ich nicht erlebt und nicht gespürt. Das, was wir aber gerade brauchen, und dafür ist dies der richtige Ort, ist Debatte. man achte auf die Ausführungen des Bundespräsidenten, der gerade solche Foren eröffnet hat. Und er macht das und eröffnete das mit den Worten: Impfpflicht bedeutet Debatte und Debatte über die Impfpflicht. Und genau das tun wir hier. Und es ist richtig, dass wir das tun. Du redest kein Stück über Impfpflicht. Du redest über Wolkenkuckucksheim, Freiheit und Gerechtigkeit in deinem Kopf. Ja, und also die Argumente für die Impfpflicht kann ich auch eigentlich so zusammenfassen. Wir brauchen eine Impfpflicht, es ist Corona, es schützt, wir brauchen es. Das ist im Prinzip das, und das haben dann auch so Leute gesagt wie die Frau Lang, die ja dann diese Woche trotz Doppelimpfung und Booster dann auch an ihrem Parteitag da nicht in Person teilnehmen konnte, weil sie symptomlos positiv ist. Und das werden die Leute dann wahrscheinlich auch darauf schieben, dass es diese super tolle Impfung ist, die so unglaublich super wirkt, dass die Leute dann symptomlos sind und nicht einfach der Verlauf jetzt von dieser Variante, die einfach keinen Punch mehr hat, aber trotzdem die Leute alle erwischt, ob sie jetzt geimpft sind oder nicht. Aber ja, also viel mehr war da auch echt nicht dahinter. Ja, der Begriff für die Impfung, die halt die alleinige Lösung für alle Probleme ist, und wenn die Impfung da ist, dann sind die 14 Tage, um die Welle flach zu halten, vorbei. Ich meine, diese Erwartung wurde ja auch geweckt, und deswegen ist es halt sehr schwierig, darüber zu reden. Ne? Wenn die Leute selber wird ja immer darauf verwiesen, und einige, die auch mal in der Regierung waren, leiden da an Amnesie, dass sie auch mal Teil dieser Regierung waren, dass man sie ausgeschlossen hätte. Und das stimmt. Und das ist auch ein ernsthafter Punkt, der Vertrauen kosten kann. Aber es ist schlicht unwahr und eine Lüge und nahezu schon verschwörungstheoretisch, irgendwie zu insinuieren, das wäre eine bewusste Täuschung oder Lüge gewesen. Diese Aussage erfolgte unter konkreten Bedingungen. Und manche, ich erinnere mich genau, sagten auch, sie können zu dem Zeitpunkt sich nicht dazu entscheiden und verhalten, weil nicht für alle ein Impfgebot gemacht werden kann. Gucken wir mal auf die Ergebnisse des Ethikrates als Analogie. November 2020, auch nochmal 2021, im Februar schloss er eine Impfpflicht aus. Jetzt ist mehrheitlich die Positionierung geändert worden, und das auf eine sehr nachvollziehbare, gut begründete Weise. Heißt das, wir haben kein Vertrauen mehr in den Ethikrat? Nein. Bitte, auf welche gut begründete Weise? Ich meine, wir haben ja darüber gesprochen. Gut begründet war das nicht, und es war auch nie einstimmig, und es war auch nicht so definitiv, wie es hier dargestellt wurde. Ja, das ist lol, lass mal machen, weil bringt ja was. Ansonsten Krankenhäuser und so weiter. Das heißt, dass man Entscheidungen überdenkt und korrigiert. In der freien Wirtschaft, in der Gesellschaft heißt das Fehlerkultur. Wollen wir alte Rituale pflegen, oder haben wir das Verständnis eines modernen Parlaments und einer modernen Regierung? Bei euch heißt das vor allen Dingen, man riecht sich tierisch über die anderen Leute auf, fordert Zensur, fordert, dass die alle weggemacht werden, weil sie unsere Gesellschaft zerstören. Und dann macht man das, was die behauptet haben, was gemacht wird. Und dann sagt man, ja lol, was wollt ihr denn? Wir werden doch wohl noch mal lernen können. Ja, vor allem dass er es mit der Fehlerkultur in der Wirtschaft vergleicht, finde ich ein bisschen frech, weil in der Wirtschaft ist es halt schon so, mach halt einen Fehler, okay, Fehlerkultur, sehen wir, mach aber zwei und du wirst schon sehen, wo dich das da erfolgsmäßig hinführt. Also, und für Politiker hat man ja inzwischen das Gefühl, scheint es überhaupt gar keine Verantwortung für irgendwas mehr zu geben, spätestens seit den Pyramiden von Giffey. Die sich selbstkritisch betrachtet und daraus Schlussfolgerungen zieht. Ich empfehle Letzteres. Und dann kommen wir zu dem Punkt der Freiheit. Und es ist einfach ein vulgäres Verständnis von Freiheit, immer zu denken, Freiheit ist nur rein individuelle Unversehrtheit. Und leider, das muss ich auch mal kritisch sagen, sind es oft diejenigen, die sich besonders laut äußern und die dann auch Grenzen überschreiten auf Demos. Nicht alle, wohlgemerkt, aber Einzelne. Für was hält er sich denn, dass er definiert, was eine vulgäre Auslegung von Freiheit ist? Was ist er denn dann? Schwebt er über den Wassern? Oder ist er mit irgendwas gesalbt, von dem ich nicht weiß? Oder ist allein dadurch, dass du in den Bundestag gekommen bist, bist du deswegen Ja, ich glaub, vor das, solcher das, Vulgarität und Banalität was geschützt, am wie sie hat. Normalsterbliche heimsucht. Das, was er am Anfang gesagt hat, die Freiheit im Sozialismus halt, dass es die nicht vulgär ist. Helge. Die Vorteile der Freiheit immer genossen haben und jetzt, wo sie selbst Einschränkungen treffen, in Form etwa einer Impfpflicht, sehr laut werden. Sie vergessen aber dabei, dass die Freiheit endet bei der Freiheit des anderen und dass die... Ja, und dann zwinge ich den doch einfach, den anderen. Warum endet denn dann die Freiheit? Dann verpflichte ich den doch einfach dazu, dass er das tun muss, was ich ihm sage. Also, und das ist ja auch das Geile, weil das ist nämlich dieses Ding von Jordan Peterson, ne? wo er dann halt meint, dass ja die Rechte von Leuten sind die Pflichten von anderen Leuten. Und das ist genau das, was die jetzt hier haben. Aber es ist halt eben, ja, lol, wir haben doch jetzt entschieden, dass wir das jetzt brauchen. Weil das ist die Freiheit von den ganzen Leuten. Das ist halt eure Pflicht. Und was fällt euch ein? Ihr redet von Freiheit und dann wird eure Freiheit eingeschränkt und dann sagt ihr, dass eure Freiheit eingeschränkt wird. Entscheidet euch doch mal. Und das ist diese, ja, geil, ne? Also... Gesellschaft die Bedingung unserer Freiheit ist. Wir sollten, und das ist mein Petitum, unsere Politik nicht angstgetrieben ausrichten an den Sorgen und der Kritik der Nicht-Geimpften, sondern mal einen Blick werfen auf die Freiheit all derer, die geimpft sind, die freiwillig agiert haben, die in Krankenhäusern arbeiten und die tatsächlich auch eine Freiheit haben, und dies ist die Mehrheit. Derjenige, der im Krankenhaus ist, die braucht für das Erfahren ihrer Freiheit ein funktionierendes Gesundheitssystem. Kommen Sie bitte ihre zum Schluss. Ja, was schade. Aber das ist, bleibt dem Sozialismus treu. Ne? Die Freiheit der Mehrheit zählt, nicht das, was die Minderheit will. Ja, Minderheit, und es ist ja sogar so, dass diese Sache, die er da jetzt behauptet, dass ja diese Impfpflicht mit einem funktionierenden Gesundheitssystem einhergeht, leider nicht gegeben ist. Dieser Zusammenhang besteht nicht mehr. Wenn er je bestanden hat, dann besteht er auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Das ist wissenschaftlich umstritten, sagen wir es zumindest so. Ja, also ich will da wirklich nicht so in Absoluten sprechen. Ich meine, ich habe gerade extra die rechtliche Sache gemacht, weil rein rechtlich geht es nicht. Ethisch bin ich generell dagegen, aber das ist ja eine Meinung. Wir wollen uns ja an Fakten orientieren. Und die medizinische Faktenlage verändert sich ja auch andauernd. Ja, und auch das vielleicht. Ich meine, wenn er sich über diese Sachen beschwert, dann kann er sich meinetwegen darüber beschweren, dass die Leute, wenn wir jetzt alles aufmachen, nicht sofort alle feiern gehen oder so, sondern da noch mal ein bisschen kürzer treten oder weiß ich nicht was, dann würde ich das ja noch verstehen, diesen Appell. Aber irgendwie zu sagen, ja, die Leute müssen sich unbedingt alle impfen lassen, weil ansonsten gehen die Krankenhäuser über. Also es gibt zumindest, um das auch nochmal zu entschärfen, keinen Faktor jetzt im Moment, der jetzt eindeutig suggerieren würde, dass dieser Zusammenhang besteht. Ja, im Gesetz steht ja mittlerweile die Hospitalisierungsrate als Kriterion neben weiteren, dass halt die Machtbefugnis an die Landesbehörden gibt, die Sachen auszusprechen, ja, oder das nicht? Das hatte ich ja letzte Woche gezeigt mit dem Ding aus Niedersachsen, wo wir auch gleich nochmal zu kommen. Und das ist ja das, wo ich gesagt habe, wir haben eigentlich eine tiefere Warnstufe hier in Niedersachsen. Es ist aber trotzdem die höhere Warnstufe ausgerufen, weil... Weil de facto durch Rechtsverordnungen auf Landesebene das halt durchgesetzt werden darf. Ja. Weil im Gesetz steht, bei Inzident muss Mindeststandard gesetzt werden, freiwillig mehr geht immer. Ja, eben. Aber die Zahlen, diese Logik gibt aber das eigentlich nicht her. Ne? Das ist ja gerade die Sache, dass sie das trotzdem machen können, und so ist wahr. Aber dieser Zusammenhang besteht auf jeden Fall nicht. Und auch bei dieser Hospitalisierung muss man auch dazu sehen, dass es halt auch aus diesen Zahlen nicht hervorgeht, wie viele von diesen Leuten jetzt wirklich ins Krankenhaus gekommen sind, weil sie diesen entsprechenden Covid-Verlauf haben, und wie viele von diesen Leuten sich irgendwie ein Bein gebrochen haben oder sonst was. Und dann wird da ein Test gemacht, vernünftigerweise, um zu gucken, ob man die Leute vielleicht irgendwie nochmal isolieren muss oder so. Und dann stellt sich heraus, dass die halt eben auch noch positiv sind. Na? Und das will irgendwie niemand beantworten, diese Frage. Ich habe die letzte Woche auch mal öffentlich gestellt. Ich weiß auch, dass es Leute gesehen haben, die mit dem niedersächsischen Landtag zu tun haben. Aber jetzt war Sitzungswoche, vergangene Woche, und da ist nichts draus geworden. Also da kommen wir aber gleich noch zu. Freiheit sollte Maßgabe unseres Handels sein. Auf dieser Basis, glaube ich, diskutieren wir mit Führung vernünftig und demokratisch. Mitfühlen. Warme Worte zum Abschluss. Wenigstens. Mitfühlen, rammen wir dir die Spritze in den Arm, auch wenn du nicht möchtest. Doch einer schlimmer als der andere. Ach, alles nur das nicht. Papa Schlumpf oder wer? Professor Dr. Lauterbach. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich zunächst einmal für die hervorragende Debatte bedanken, von der ich sehr profitiert habe, viel mitgenommen habe. Ich hatte schon oft gesagt an dieser Stelle, das ist hier keine Gelegenheit für Parteipolitik, und von sehr wenigen Ausnahmebeiträgen haben wir die Gelegenheit heute genutzt, und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich möchte könnte auch darauf man jetzt hinweisen, bei den Helge arbeitet. Verschältet. Aber nee, so ist es nicht gemeint. Ja, der bei den Grundsätzen vom Sozialismus gesprochen hat, ja. Ja, der Helge hat definitiv nicht zum Thema gesprochen. Das ist mitten im Overton-Window, quasi in der Mitte mittlerweile. Allen Anträgen zu. Wir unterstützen logistisch mit rechtlicher Hinsicht, medizinischer Hinsicht. Auch die Anträge, die mir persönlich nicht gefallen, werden unterstützt. Das gilt auch ausdrücklich für Anträge, die vielleicht noch aus den Reihen der Union kommen werden. Ja, man sollte vielleicht noch mal sagen, also ich habe das jetzt eigentlich so verstanden, dass es drei Anträge gibt. Einen für eine allgemeine Impfpflicht ab 16, glaube ich, oder ab 18, ich weiß nicht mehr genau. Und eine für eine Impfpflicht ab 50. Und verbunden mit einer verpflichtenden Beratung, also dass sich jeder irgendwie beraten lassen muss, ob er das nicht vielleicht doch lieber gerne haben möchte. Und und dann quasi ein dagegen sozusagen, gegen eine Impfpflicht. Und, ich stelle mir das richtig lustig vor, wie bei V for Vendetta, dass so Fingermen durch die Gegend laufen, an die Tür klopft, sagen, hier, deine Beratung ist verpflichtend, die machen wir jetzt. Ja, ist mir egal, dass du drei Nacht hast. Ja, das mit der Verpflichtung, nee, das soll wohl so laufen, dass jeder quasi einen Brief irgendwie bekommt. Quatsch, die klingeln bei dir und fragen, haben Sie ein paar Minuten Zeit, um über Ihren Retter und Herrn die Impfung zu sprechen? Wahrscheinlich, ja. Also generell ist das ja alles sehr problematisch, ne? Altersdiskriminierung und so, sage ich nur. Ja, das Ding mit der verpflichtenden Beratung unter 50 ist wohl auch das, was von Herrn Konstantin Kuhle favorisiert wird, der diese Woche, nachdem die Leute darauf hingewiesen haben, sein Video auf seinem YouTube-Kanal über Impfpflicht durch die Hintertür wird es nicht geben, dann doch vorsichtshalber wieder gelöscht hat. Aber ich bin da ja jetzt dann in dem Fall ein direkt Betroffener und sage, das kann ja wohl nicht sein, dass das hier die Verfassung ausgehebelt wird und mir gesagt wird, du bist anders zu bewerten als dein 49-jähriger Mitbürger. Warum soll ich mich dem unterziehen, mich der Gefahr aussetzen, aber jemand, der irgendwie 2 Jahre jünger ist als ich, nicht? Alles wird gleichermaßen unterstützt und dafür stehe ich zur Verfügung. Wir kämpfen derzeit mit einer neuen Variante, mit der Omikron-Variante. Und die Omikron-Variante befällt auch Geimpfte und verläuft leichter. Vielleicht ist das die Alternative zur Impfung. Vielleicht brauchen wir die Impfpflicht gar nicht mehr. Vielleicht ist die Omikron-Variante der Weg aus der Pandemie heraus in die Endemie, ohne dass wir die Impfpflicht nötig hätten. Das ist leider nicht so. Zum einen ist es jetzt bereits so. Er hat gerade gesagt, das ist leider nicht so. Und das vielleicht gerade er weiß das doch überhaupt nicht. Das ist doch der Witz. Die fliegen doch alle nur auf Sicht. Die wissen doch im Endeffekt fast gar nichts. Dass die Modelle des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass diejenigen, die nicht geimpft sind, von der Omikron-Variante bedroht sind und wir wahrscheinlich mit, also Belegungen der Intensivstationen von bis zu 5000 Menschen rechnen müssen. Zum Zweiten. Ja, laut Modellen. Ja, und das, was bedeutet denn, warum wird er da nicht konkreter und sagt mir, ob 5000 jetzt gefährlich ist für die Belegung oder ob wir das ohne weiteres abfedern? Oder, also da ist mir schon wieder viel zu viel Katastrophen, Apokalypse, das Ende nahe dabei. Ja, oder wie diese Modelle von Quarks, ich weiß nicht, wo die Idee her hatten, von vor Weihnachten, wo es irgendwie hieß, wenn wir jetzt keinen Lockdown machen, dann sind wir jetzt zu dieser Zeit, wo wir jetzt gerade sind, irgendwie bei, weiß ich nicht mehr, aber irgendwie dem Zehnfachen oder so von dem, was wir jetzt tatsächlich haben. Also. Zweitens gibt es so gut wie keinen Wissenschaftler international, der mir bekannt wäre, der sagt, die Omikron-Variante wäre die letzte Variante, mit der wir zu rechnen haben. Und zum Dritten ist es auch noch so, dass das wir ist ein fetter Strohmann gewesen. Das ist nur Ablenkung gewesen. Natürlich gibt es niemanden, der sowas behauptet. Aber er hat schön zwei Sätze gefüllt. Natürlich gibt es keinen, der behauptet, dass das die letzte Variante ist. Warum auch? Genau, es wäre sozusagen, als ob es der letzte Marvel-Film gewesen wäre. Ja, oder morgen geht halt die Sonne nicht auf. Das müssen, die sowohl die Escape-Mutationen der Omikron-Variante enthalten, wie auch die Fitness-Varianten-Anteile der Delta-Variante, somit dass wir sozusagen die Ansteckung der Omikron-Variante bekommen könnten und den schweren Verlauf der Delta-Variante. Diese sogenannten rekombinierten... Er will einen Escape-Room in einem Fitness-Center aufmachen, so viel habe ich verstanden. Aber er ist doch... Das ist ja irgendwie dieses Ding, dass sie ja meinen, dass diese Geschichte jetzt halt eine, also Escape-Variante heißt dann halt irgendwie, dass sie halt an der Immunität sich vorbeischlängelt und Fitness-Variante heißt halt eben, dass man schwerer erkrankt. Aber dass sich das dann kombiniert, habe ich jetzt mal abgesehen von Herrn Lauterbach hier, jetzt eigentlich von niemandem gehört. Und so eine Viral Centipede machen die und dann, selbst oder wenn was? Das jetzt so wäre, wie der Drosten das vor ein paar Wochen irgendwie gesagt hat, dass halt diese Fitness-Varianten ja theoretisch auch noch irgendwie wiederkommen könnten oder so. Ja, und wenn ihr dann einen guten Impfstoff dagegen habt, dann könnt ihr ja, na, dann bin ich halt immer noch bei dem Zitat von Herrn Lauterbach von vor 2 Jahren, wo er gemeint hat, wenn es einen guten Impfstoff gibt, dann brauchen wir keine Impfpflicht, weil dann wird er ja auch angenommen und wenn der nicht gut ist, ja, dann brauchen wir auch keine Impfpflicht, weil dann ist er ja nicht gut. Warum sollen wir denn Leute, die sich das dann holen? Ja, und, also. Und nein, Ned Aronax im Chat, Ricarda Lang ist nicht die Fitness-Variante von Omikron. Varianten. Vor diesen Varianten haben wir Angst und wenn wir dies im Herbst sicher vermeiden wollen, dann ist der einzige Weg eine Impfpflicht, mit der wir uns alle gegenseitig schützen. Und damit müssen wir jetzt. Aber damit rührt er doch auch schon wieder nur in Nebel um. Wenn wir uns damit. Ist doch überhaupt nicht gesagt, dass die Impfung vor der Variante schützt, die im Herbst aktuell ist. Das ist einfach Wunschdenken, dass er uns hier als Fakt verkauft. Ja, das ist doch ein schönes Bild. Wir stellen uns alle im Kreis, uns fassen uns an Händen und dann nehmen wir eine Spritze und hauen das dem anderen in den Arm. Kann ich mir richtig schön vorstellen. Und dann feiern wir eine Party. Ich möchte auch ausdrücklich darauf hinweisen, wir kommen nicht weiter, indem wir das Problem vor uns wegschieben. Der Kollege Krings hat eben gesagt in einer Rede, die Teile hatte, die ich teile, andere nicht. Aber er hat gesagt, wir können das doch erstmal abwarten. Wir müssen so etwas wie einen Vorratsbeschluss haben. Das ist medizinisch nicht machbar. Wir brauchen für die Umsetzung der Impfpflicht brauchen wir mindestens 5 bis 6 Monate. Das heißt, wenn wir die Impfpflicht jetzt beschließen und dann umsetzen, dann sind wir im Herbst gerüstet. Wenn wir das Problem vor uns wegschieben, dann wird das Problem in voller Stärke zurückkommen. Das können wir den Kindern, den Pflegekräften, den Ärzten, den Menschen, die gefährdet sind, die wir nicht impfen können, das können wir diesen gefährdeten und belasteten Menschen nicht weiter zumuten. Wir müssen handeln. Moment mal, deine Partei hat das mitunter abgelehnt, den Pflegekräften den in Aussicht gestellten Bonus jetzt zu zahlen. Nur mal so zu deinem pathetischen dich dahinstellen. Die Pflegekräfte, glaube ich, die sind nicht so gut auf dich zu sprechen. Ich höre höre auch immer wieder fälschlicherweise höre ich, die Impfpflicht stünde im Wege der Freiheit. Sie stünde der Freiheit entgegen. Ich sage so viel. Die Freiheit gewinnen wir durch die Impfung zurück. Es ist das Virus, was uns belagert. Hegel hat einmal gesagt und hat in dieser Hinsicht recht. Wie Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Und das ist der Punkt, an dem wir derzeit sind. Wir werden nicht zurück. Fantastisch, oder? Hegel. Ja, der alte Marx kommt mit Hegel um die Ecke. Wer hätte es gedacht? Und Hegel hat gesagt, die Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Lasst uns einfach nur machen, was notwendig, was irgendwelche Politiker in Deutschland für notwendig erachten. Das können gute Ideen sein. Also wenn das keine guten Ideen sind. Ja, Problem und Lösung. Okay, der Chat sagt, das sei ein Fehlzitat und das hätte Hegel so nicht gesagt. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Mir reicht das schon, dass Herr Lauterbach meint, dass Hegel das gesagt hat und sich drauf bezieht auf Hegel. Zurückkommen zu dem Leben, was wir geliebt und geschätzt haben, ohne dass wir jetzt den Spaten drehen, ohne dass wir uns gemeinsam entscheiden. Und die dreifache Impfung ist der sichere Weg, diese Freiheit zurückzuerlangen. Der sichere Weg? Was soll denn das bedeuten? Der sichere Weg. Ja, für die Leute, die mit Myokarditis den Abgang machen, ist es nicht der sichere Weg gewesen. Und die gibt es auch. Egal, ob das jetzt viele oder wenig sind, es gibt sie. Und die werden einfach nur an den Tisch gekehrt. Ja, also ich finde auch, das beste Argument ist eigentlich, dass es ja scheinbar jetzt nichts bringt halt. Ne? Also siehe Ricarda. Siehe etliche Leute. So, das war's schon. Ja, aber Hegel auf jeden Fall. Ne? Wenigstens nichts Ernährungstechnisches diesmal. Ein Fisch. Ja, also wen wollt ihr haben? Wollt ihr Linda oder wollt ihr einen Kubicki? Da war doch noch eine Auswahlmöglichkeit. Viele Auswahlmöglichkeiten. Ne, gerade auch bei der FDP. Ja, ganz viele. Auch welche, die bei Herrn Lauterbach sind. Ah, wie der Herr Buschmann wahrscheinlich. Ja, ich glaube, der ging noch, aber die Frau Helling-Fla war auf jeden Fall ganz furchtbar. Wir können uns natürlich auch das gute mittelfränkische Idiom noch anhören. Wer wäre das? Das muss man wissen. Die Frau Lang. Frau Lang? Yes. Frau Lang. Ach so, Ricarda, ja. Ja, fand ich aber langweilig von ihr. Alles okay, gut. Dann macht die Linda und dann sind wir fertig mit dem Sack hier. Linda Love. Das bitte Linda Teuteberg. Sogar mal fast ein Drittel der Leute. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Impfen ist eine Errungenschaft und ein Segen. Es ist ein Segen, dass in unserem Land allen Menschen, die sich impfen lassen wollen, so schnell ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht. Das ist auch Zeichen der Leistungsfähigkeit eines Gemeinwesens, in dem Wissenschaft und unternehmerische Betätigung viel Freiheit und Respekt bekommen. Und zugleich ist auch die Selbstbestimmung erwachsener Menschen über Eingriffe in ihren Körper, in ihre körperliche Unversehrtheit, Kennzeichen dieses liberalen Gemeinwesens. Und das schätzen auch viele geimpfte Bürgerinnen und Bürger. Trotz ist das Gegenteil von Unabhängigkeit, hat Friedrich Nietzsche einmal gesagt. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Sie hat auf jeden Fall schon mal Debatte über eine mögliche Sie hat auf jeden Fall schon mal die besseren Quotes. Nietzsche schlägt. Allgemeine Corona-Impfpflicht und das Impfen, die taugt weder dafür, sich selbstgefällig als Widerstandskämpfer zu stilisieren und wirkliche Diktaturen zu verharmlosen. Sie taugt auf der anderen Seite auch nicht dafür, ein Exempel zu statuieren und es bestimmten Bevölkerungsgruppen mal zu zeigen und ein Signal zu setzen. Sowohl Impfangst als auch Wut darüber sind schlechte Ratgeber. Und ich möchte gerne ganz bewusst aufgreifen, was Frau Kollegin Behrens gesagt hat und es noch weiterführen. Zumutung und Gegner in dieser Pandemie ist das Virus. Es ist nicht der Mitmensch und nicht unser politisches System, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und meine Zweifel allerdings an einer allgemeinen Impfpflicht, die sind da und sie sind eher noch gewachsen. Sie beruhen einerseits auf Zweifeln an der verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeit, zum anderen an Fragen der praktischen Umsetzbarkeit und Durchsetzbarkeit, die übrigens bei Lichte besehen auch die Verhältnismäßigkeit beeinflusst, weil sie nämlich bestimmt, wie wirksam eine Impfpflicht tatsächlich überhaupt sein kann. Und genau bei diese der Frage nach, von politischem Vertrauens. Genau diese Frage nach verfassungsrechtlichen Grundlagen und Bedenken und so, die habe ich ein bisschen vermisst bisher bei den Rednern von der Regierung. Aber Hegel. Schaden und gesellschaftlichen Verwerfungen dadurch. Die Nebenwirkungen, wie seine Kollegin gerade auch schon ausgedrückt hat, einer allgemeinen Impfpflicht, die sind schon ziemlich ersichtlich. Ihr Nutzen ist immer fraglicher. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns, glaube ich, hier überhaupt nicht die guten Absichten absprechen, sondern über den Weg streiten. Es wäre auch die falsche Alternative, einer allgemeinen Impfpflicht nichts tun entgegenzustellen. Ich habe hier nicht die Zeit, auf alles einzugehen. Ich sage mal ein paar Anregungen. Politik aufgrund aktueller und aussagekräftiger Zahlen statt Politik mit Zahlen wäre ein Ansatz. Testkapazitäten auszuweiten und immer rechtzeitig vorzuhalten als Teil vorausschauender Politik und vieles mehr. Die Pandemie ist eine Prüfung für unsere Fähigkeit auch, mit der Ungewissheit und Komplexität der Situation und einer modernen Gesellschaft umzugehen. Eine Prüfung auf unsere Fähigkeit und Bereitschaft zur Differenzierung und unsere Fähigkeit und Bereitschaft, nachvollziehbar damit umzugehen, was wir wissen und was wir nicht wissen. Lassen Sie uns trotz der Kräfte- und nervenzehrenden Zumutungen dieser Pandemie die Fassung bewahren und unsere Verfassung achten. Lassen Sie uns der Versuchung widerstehen, in einfache binäre Logiken von Schwarz und Weiß, Gut und Böse und manchem anderen zu verfallen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schick geworden, verächtlich über Freiheit und Grundrechte zu reden. Und Freiheitsgrundrechte und Verhältnismäßigkeit, die sind nicht vulgär, die sind nicht orthodox, die sind auch nicht formalistisch, die sind systemrelevant für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja. Und einige Redebeiträge, auch meines Vorredners eben und manch andere, zeigen doch, gerade in dieser Zeit dürfen wir die Grundrechte nicht mit den Vertretern des Abstrusen allein lassen. Auch das ist ein Grund des Antrages, an dem ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen arbeite. Die so ein ernstes, schwieriges Thema wie eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona, da geht es nicht um Gesichtswahrung von Politikerinnen im Hinblick auf Versprechen oder Ankündigungen. Es geht um etwas Grundsätzliches über den Tag hinaus, um die Wahrung des Gesichts nicht von Politikern, sondern unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Auf dass wir unser Land wiedererkennen nach der Pandemie als offene Gesellschaft, als liberale Demokratie und als freiheitlicher Rechtsstaat. Lassen Sie uns deshalb genau zeigen, es gibt einen Unterschied zwischen einer entschlossenen, klugen Pandemiebekämpfung einerseits und einer schleichenden Gewöhnung an ein Übermaß staatlicher Eingriffe andererseits. Vielen Dank. Jetzt, wenn die Frau noch in einer Partei wäre, der ich irgendwas glaube, dann wäre das praktisch, würden die meine Stimme im Abo kriegen, glaube ich. So viel Sinnvolles hat lange kein Politiker mehr in einem Debattenbeitrag gesagt. Und das ich finde so es gut, dass die sich nicht so daneben gehalten haben, dass sie irgendwelche obszönen Zwischenrufe gemacht haben. Und ich fand es gut, dass sie dem Helge eine mitgegeben hat. Aber gut, genau. Ich meine, FDP ist jetzt Regierungspartei, kann man das vielleicht nicht mehr machen, aber gute Rede auf jeden Fall. Aber Kubicki war auch gut, auf jeden Fall, muss ich auch noch mal dazu sagen. Ne? Also die hätten wir auch gucken können. Aber ich wollte jetzt nicht beide hier abspielen. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, das war ganz frisch. Das habe ich kurz vor dem Stream, habe ich das gesehen. Und zwar hat hier der James Lindsay von Cynical Theories und so weiter. Der hat hier rausgetwittert, den Herrn Lauterbach von Deutsche Welle. Das Video mit Untertiteln auf Englisch, was da hier sagt, die Impfung ist der Weg, um unsere Freiheit zurückzugewinnen, und dann rote Fahne, rote Fahne, rote Fahne, rote Fahne. Zitiert Hegel, rote Fahne, rote Fahne, rote Fahne, rote Fahne, ist deutsch, rote Fahne, rote Fahne. Und er hätte ja noch gesagt, ich meine, er sagt mehr oder weniger, die Impfung macht und das ist ein Ausdruck, wenn man den auf Deutsch raustwittert, dann werden hier schon mal Leute gesperrt deswegen. Ja, genau. So ist das. Und das ist das, was er da sagt. Impfen macht Ja, und ich habe ja gerade schon gesagt, Niedersachsen. Wie gesagt, ich habe das ja schon seit ein paar Monaten, schaue ich mir diese Zahlen an, die da zwar steigen, aber irgendwie auch nicht steigen. Also die Inzidenzen steigen auf jeden Fall, aber die Auslastung von den Krankenhäusern, die steigen zwar auch, aber auf jeden Fall nicht im gleichen Maße. Und mich würde halt interessieren, wie viel eigentlich von dieser Hospitalisierung, weil wenn das wegfallen würde, dann hätten wir ja eigentlich gar keine Warnstufe mehr, da halt Zufallswunde sind, Leute, die eigentlich überhaupt gar keinen starken Verlauf jetzt noch haben und so. Aber ja, es passiert nichts so richtig. Jetzt war halt die Sitzungswoche hier, die wir hier auch sehen, und ich wollte euch auch die Frau Gut hier gleich mal vorspielen. Erstmal noch ein kleiner Hinweis. Ihr seht hier die Redner zu dem Tagesordnungspunkt. Also der erste war Herr Weil, unser Ministerpräsident, mit seiner betont nöligen Stimme. Hat da auch nur wieder gesagt, so ja, hier, wir müssen die Winterruhe verlängern. Also das, was wir letzte Woche halt angekündigt hatten. Winterruhe ist halt genau das, wo wir gerade schon drüber gesprochen hatten. Also, dass man im Endeffekt sagt, ja, was kümmert uns das, dass wir eigentlich gesagt haben, wir wollen uns nicht mehr auf die Inzidenzen alleine verlassen. Das ist uns ja jetzt shit egal. Wir sagen einfach, wir machen maximal. Und von dem, was wir jetzt haben, also zwar kein Lockdown, aber halt eben alle möglichen Sachen, die auch die Gastronomie ganz stark beeinflussen, Veranstaltungsbranche und so. Auch wenn es weiterhin noch einkaufen gehen kann, und das mit dem Einkaufen gehen und so, das wäre ja, wenn es nach Herrn Weil gegangen wäre, auch alles nicht möglich. Das waren die Gerichte, die Herrn Weil gesagt haben, nee, das geht jetzt aber nicht. Wir erinnern uns, das war dieses Ding, wo der Herr Montgomery vom Weltärzteverband gesagt hat, das wären kleine Richterleien, die sich da anschicken, irgendwelche Dinge zu kippen, die doch die wunderbare Wissenschaft sich überlegt hat. Und hier in dieser Rednerliste, hier seht ihr ganz viel fraktionslos. Und das liegt einfach daran, dass die AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag halt eben auseinandergebrochen ist. Und auch die Dame, die wir gleich hören, gehörte dieser AfD-Fraktion an. Die ist mir auch schon mal begegnet, die Dame, nämlich auch im Landtag beim Tag der offenen Tür vor ein paar Jahren. Da hatte sie mit der Landtagspräsidentin beim NDR oder so ein Interview, wo ich direkt daneben stand, und da ging es um, oder das war so ein Gespräch, und da ging es um Quoten, Frauenquoten, und ja, das war die Landtagspräsidentin von der SPD und noch jemand, und halt eben die Frau Gut mit TH. Und ja, die hat halt gemeint, das brauchen wir alles nicht und so. Und die anderen waren sich da halt einig, dass es natürlich das Allertollste ist und man unbedingt eine Frauenquote braucht. Und ja, das war hier halt die Aussprache zu der Verlängerung jetzt von dieser wunderbaren Winterruhe. Der Herr Birkner von der FDP hat auch vernünftige Sachen dazu gesagt, aber ich wollte trotzdem mal die Dame hier machen, weil die ja auf jeden Fall am nächsten dran war an dem, was ich mich halt auch schon die ganze Zeit frage oder wie ich das so sehe. Es geht auch nicht lange, es sind nur 4 Minuten, spiele ich mal ab. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kollegen, wir haben eben wieder sehr viel über das Team Vorsicht gehört. Für mich haben Sie mittlerweile ins Team Willkür gewechselt. Ende November legte die niedersächsische Landesregierung einen 3-Stufen-Plan vor und laut diesem Plan wären wir jetzt in Stufe 1. Stattdessen verhängt Team Willkür eine Weihnachtsruhe, nennt sie jetzt in Winterruhe um und verlängert sie willkürlich, bis irgendwann kein Mensch weiß, wann das enden soll. Team Willkür trägt unwidersprochen mit, dass Millionen brave Geimpfte über Nacht zu Ungeimpften werden und dass Millionen Genesene über Nacht einfach ihren Status verlieren. Wie wäre es mit Team Anstand? Team Anstand würde nach der Grundlage für all das fragen. Team Anstand würde überprüfen, warum in anderen Ländern der Status auf 12 Monate verlängert wird, EU-weit 6 Monate gelten und in manchen Ländern sogar der Status mit einem Antikörpertest verlängert werden kann. Team Anstand würde aufs Schärfste gegen die Sonderregelung im Bundestag protestieren. Wir haben kein Team Vernunft, weil das würde hinterfragen, warum andere Länder andere Wege gehen, warum sie lockern und über die Abschaffung des grünen Passes diskutieren und nicht Millionen ungeimpfte Menschen diskriminieren. Team Vernunft würde die Chance begreifen, eine Durchseuchung mit einer relativ milden Variante zuzulassen und damit, wie auch viele Virologen empfehlen, endgültig den Übergang zu einer endemischen Lage zu erreichen. Team Willkür hat sich leider zu sehr an die Regierung per Verordnung gewöhnt und gefällt sich in der Rolle des Erziehungsberechtigten. Die Aufgabe der Politik ist es, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Das haben wir seit 2 Jahren immer wieder gehört. Diese Überlastung durch Corona gab es nicht, gibt es nicht und die droht auch nicht. Es sei denn, Sie lassen es weiterhin darauf ankommen, dass sich die Personalsituation in dem Pflegebereich und in den Krankenhäusern durch die Impfpflicht weiter verschärft, weil es gibt genug Menschen, die sagen, dann verlasse ich meinen Job. Sie besprechen hier immer wieder gern die Zahlen der Toten, die Zahlen der Erkrankten, obwohl nachgewiesen ist, dass diese Zahlen eklatant falsch sind, teilweise auf unsubstantierten Schätzungen beruhen, behaupten Sie das ja einfach weiterhin. Dass täglich 2.500 Menschen aus anderen Gründen sterben, kommt in Ihren Reden überhaupt nicht vor. Dass man immer mehr Menschen hat, die an psychischen Erkrankungen wegen ihrer Maßnahmen leiden, kommt ebenso wenig vor. Ich fordere Sie auf, nutzen Sie den Ausweg, den Omikron als milde Variante bietet. Die allgemeine Impfpflicht. Nichts wünscht sich Team Willkür mehr, als endlich die Unbotmäßigen zur Spritze zu zwingen. Der SPD-Gesundheitsminister sagt, wenn die Impfpflicht besteht, lassen sich die Leute am Ende freiwillig impfen. Also das ist eine Äußerung, die verstehe ich überhaupt nicht. Das ist genauso, als ob man sagen würde, das Ausreiseverbot in der DDR hat dafür gesorgt, dass die Menschen freiwillig im Land bleiben. Nichts, rein gar nichts spricht dafür, dass die Impfung die Pandemie beenden könnte. Und jedem dürfte klar sein, dass die angekündigte 3 Spritzen reichen für die Impfpflichtagenda nur so lange gilt, bis die meisten 3 Spritzen haben. Dass sie auch diese Regel über Nacht gegen es müssen 4, 5 oder 6 Spritzen sein ersetzen können, wissen wir spätestens seit letzter Woche und das ist inzwischen jedem klar. Sie wollen die Impfpflicht als die Belohnung für die Geimpften. Das kann kein Grund sein, aber der CDU-Ministerpräsident Wüst hat das bei Anwil genauso bestätigt. Das hat nur mit Gesundheitsschutz nichts zu tun. Laut Ihren Behauptungen geht es darum, eine neue Welle im Herbst zu verhindern. Dann erklären Sie bitte den Menschen in diesem Land Folgendes. Dass sich der Impfschutz verringert mit der Zeit, ist bekannt. Wie viel Schutz haben Menschen im Herbst, die jetzt bereits geboostert sind? Das ist eine Frage, die muss man beantworten. Zweitens, wird im Herbst eine neue Welle kommen? Das weiß noch gar keiner. Und drittens, wenn eine Mutation kommt, werden die Impfstoffe, die jetzt momentan verimpft wird, dagegen wirksam sein? Keine einzige dieser 3 Fragen können Sie verlässlich beantworten. Und wenn das die Grundlage für Ihre Entscheidung sein soll, eine Impfpflicht und damit das Recht auf die körperliche Unversehrtheit von Menschen in dieses Recht einzugreifen, dann hat das nichts mit verantwortungsvoller Politik zu tun. Und ich kann Ihnen nur raten, lassen Sie davon ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ja. Was will man da noch groß hinzufügen? Ja, interessant. Das einzige Kommentar, den ich dazu sage, wie ich es ja vorhin auch schon mal gesagt habe, der finde ich ein interessantes Detail mit der körperlichen Unversehrtheit, dass es nicht darum geht, die Haut wird von der Nadel durchbrochen und du kriegst halt was gespritzt, sondern es geht um die psychische Unversehrtheit. Das hätte ich vielleicht vorhin nochmal wiederholen sollen, weil das fand ich einen sehr interessanten Punkt bei der juristischen Argumentation für die Impfpflicht. Ja klar, ein Akt der Willkür gegen deinen Willen, was macht das mit dir? Ja, ganz interessant bei der Dame ist auch noch, die ist mittlerweile beim LKR, bei der Partei und nicht mehr bei der AfD. Wir haben auch diese Woche gar nichts dabei wegen Herrn Meuthen, der ist ja jetzt auch ausgetreten aus der AfD. Und diese niedersächsische Fraktion hat eben zerrissen an Diskussionen darüber, wie nationalkonservativ, wie auch immer man das nennen will, man da irgendwie sein sollte und so. Und auch da gab es die üblichen Vorwürfe, dass es Opportunismus oder sowas wäre jetzt von der Frau Gut. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Es gab da aber irgendwelche Streitereien zwischen ihr und wem anderen aus dem Niedersächsischen Landesverband. Ich kriege das jetzt nicht mehr so zusammen, aber das sind halt alles so die Sachen. Und sie ist jetzt mittlerweile halt eben, ja, also eine AfD-Fraktion gibt es nicht mehr, weil die nicht mehr genug Abgeordnete da haben. Sie ist auch eine von denen, die da die Fahnen gestrichen hat. Und deswegen diese lange Liste von Fraktionslosen, die man da jetzt hat. Und zu dieser ganzen Sache, keine Angst, das ist zwar Bundestag, aber wir gucken jetzt keine Videos mehr, sondern das war hier was von vor 2 Wochen oder so, als sie da auch Sitzung hatten, ist an mir auch vorbeigegangen. Nämlich, da haben sie die Verordnung nämlich auch nochmal geändert oder die Bundesregierung hat eine neue Verordnung erlassen. Und wo sie ja gerade davon geredet hat, von irgendwelchen Zeiten, wie lange es gültig ist und so, das hat ja auch die Leute so ein bisschen gewundert, dass jetzt dieser Genesenenstatus sich einfach mal so geändert hat und so. Und worauf das basiert, ist nämlich hier auf dieser neuen Verordnung. Und das hatte ich eigentlich auch nur mitbekommen, weil ich hier Herrn Kubicki bei Viertel nach Acht von Bild gesehen hatte, der darauf hingewiesen hat, dass es diese Verordnung hier gibt. Und in dieser Verordnung zu den Schutzmaßnahmen und Einreiseverordnungen, da geht hier auch aus diesem Einleitungstext nicht hinaus, was da das Ding ist, sondern da muss man dann erst hier lesen, was in diesen tatsächlichen Änderungen hier drin steht. Und da geht es nämlich immer auf Impfnachweis hinsichtlich Vorliegen eines vollständigen Impfschutzes gegen das Coronavirus und so weiter. Wenn die zugrunde liegende Schutzimpfung vom Paul-Ehrlich-Institut und Benehmen mit Robert-Koch-Institut im Internet unter der Adresse sowieso unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der medizinischen Wissenschaft veröffentlichten Vorgaben hinsichtlich folgender Kriterien entsprechen und so weiter, verwendete Impfstoffe, vollständiger Impfschutz, erforderliche Anzahl Einzelimpfungen und so weiter, Intervalle und dann das gleiche nochmal mit dem Genesenenstatus und was das im Endeffekt halt bedeutet ist, was jetzt genesen bedeutet und was jetzt geimpft bedeutet, lesen Sie auf der Internetseite vom Robert-Koch-Institut. Also die entscheiden jetzt quasi durch Veröffentlichung auf dieser Internetseite, was das bedeutet. Und die haben halt diese Woche geschrieben oder danach halt geschrieben, dass Genesenen jetzt bedeutet, wie war das, nach 6 Monaten? Was? Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall diese Verkürzung jetzt, die liegt daran, weil das Robert-Koch-Institut das sagt. Und in dieser Verordnung hier steht, es gilt das, was das Robert-Koch-Institut sagt. Also, wenn die morgen auf ihre Internetseite draufschreiben, genesen ist jetzt nur noch, wer sich dreimal im Kreise dreht und die Nationalhymne aufsagt, dann ist es, das ist eine Verordnung. Und das haben sie sich quasi unter Berufung auf, ja, dann Das ist ja egal, was die Politik sagt, das ist ja nur, die Wissenschaft ist ja nur entscheidend und ist ja nur entscheidend, ne, was da ja auch steht, Stand der medizinischen Wissenschaft. Und da haben die das quasi jetzt mit dieser Verordnung sozusagen aus der Hand gegeben und gesagt, so ja, fragt einfach das Robert-Koch-Institut so, die sagen, was gilt. Die sagen, wie viele Spritzen du brauchst und die sagen, wie lange, nachdem du es gehabt hast, das noch gilt und so. Das ist jetzt einfach die Wissenschaft, die das sagt und wir mit dieser Verordnung sagen wir halt, das gilt das, was die sagen. Das ist doch irre, oder? Nun, es ist erst, ja, es ist, aber es ist ja auch nicht neu. Es ist halt Teil dieser ganzen Verstetigung dieses Machtapparats oder der Ermächtigungsstruktur des Gesundheitsapparates gegenüber der parlamentarischen Demokratie. Ne? Die schreiben doch immer nur das an die Scheune, was richtig ist, oder? Das stimmt natürlich. Ist doch echt dann egal, wer es schreibt. Aber interessant auf jeden Fall, dass das RKI als sozusagen als gesetzgebende Kraft interessant. Hey, hey, my, Rock'n'Roll will never die. Außer Joe Rogan singt. Ja, genau. Haben wir ja vorhin schon drüber geredet, kurz. Die Sache mit Spotify und Neil Young, das ist hier die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die das halt hochjazzt, so als wäre das jetzt irgendwie der große, als wäre das jetzt irgendwie ein Riesenproblem jetzt für Spotify, wo sie jetzt in Zugzwang irgendwie sind und vielleicht kündigen ganz viele Leute ihr Konto und was da im Endeffekt halt passiert ist, ist, dieser Neil Young hat wohl diesen Aufruf von irgendwelchen Leuten, angeblich Mediziner, aber nach allem, was ich da so gehört habe, waren da jetzt nicht so viele Leute jetzt wirklich mit Ahnung von der Materie darunter, die halt irgendwie geschrieben haben, ja, der Joe Rogan, der ist ganz furchtbar, da kommen halt Leute zu Wort, die Desinformation verbreiten und deswegen ist es halt ganz schlimm natürlich, dass das dann da auf Spotify irgendwie läuft. Und da hat er sich dann dazu bemächtigt gefühlt zu sagen, so ja, entweder ihr macht hier den Desinformationstypen weg oder ich gehe mit meinem Katalog. Und ja, die haben dann im Endeffekt ein Statement gemacht, so nach dem Motto, ja, das bedauern wir natürlich und ist uns natürlich auch wichtig, dass keiner irgendwie Schaden nimmt mit dem, was wir irgendwie machen und so. Aber im Endeffekt haben sie ja mit dem Rogan, mit diesem Exklusivvertrag, da ein Pferd im Stall, was ordentlich denen was bringt und so Neil Young, was jetzt auch alle geschrieben haben, was hier auch drin steht, der hat irgendwie 5 Millionen Aufrufe in der Woche oder so oder im Monat, ich weiß nicht mehr genau, aber das ist überhaupt kein Vergleich mit anderen Künstlern, die da haben, also es ist relativ wenig halt und der ist ja, ja, aber Chris, jetzt hat auch Joni Mitchell angekündigt, Spotify zu verlassen. Jetzt ist es, glaube ich, aus. Ja, ich glaub, wer von den Leuten da draußen kennt Joni Mitchell? Okay. Ja, ich glaube, Neil Young kennt auch schon kaum einer. Na, aber das ist schon ein Fehler. Gute Musik hat er schon gemacht. Also da trennen wir mal den Künstler von seinen Werken. Die Harvest ist immer noch eine Jahrhundertplatte. Und es gibt so eine großartige Version von Country Feedback von R.E.M. mit ihm an der Gitarre. Oh, großartig. Aber ja, schützt selbst halt ein guter Musiker zu sein, schützt manchmal nicht davor, Kurzschlüsse im Kopf zu haben, offensichtlich. Ja, definitiv. Ne? Aber es ist halt auch wieder so dieses, also man muss ja der Frankfurter Allgemein zumindest zugute halten, dass sie diese Formulierung von ihm noch in Konjunktiv gesetzt haben. Also Joe Rogan würde Desinformation verbreiten, weil ich habe das auch in ganz vielen Orten einfach als Fakt gelesen. Ne? Joe Rogan verbreitet Desinformation oder Neil Young geht da weg, weil Joe Rogan Desinformation verbreitet. Ne? Und das ist ja schon mal dann auch nochmal wieder eine ganz andere Behauptung. Ja, und also auch da wieder, ne? Also klar, das sind Künstler, das andere ist ein Interview, aber es ist jetzt auch nicht ein Interview mit irgendwem gewesen, mit diesem Malone. sondern mit jemandem, der sich da auf jeden Fall auskennt, ganz im Gegenteil zu diesen Heinis, die da über diesen Brief geschrieben haben. Und selbst, oder Neil Young. Oder Neil Young, ja. Und selbst wenn das alles Quatsch wäre, ne, das ist ja auch nochmal wieder so dieses Ding, es ist einfach kein Grund, diese Leute mundtot zu machen. Es ist kein Grund. Und es ist auch gefährlich. Ja, Punkt. Es ist gefährlich. Man erwarte auch einfach von jemandem, der mit einer Musik wie Rock'n'Roll, ja, Keep on Rocking in the Free World, wer damit seine Kohle gemacht hat, von dem erwarte ich ein bisschen mehr Kopf, ein bisschen mehr Offenheit und ein bisschen mehr, okay, der sagt seine Sachen, ich sag meine Sachen, wir sind auf einer Plattform, aber ich glaube, das liegt größtenteils halt daran, weil diese Leute halt wirklich glauben, und die kriegen das ja auch von früh bis spät erzählt, dass er diese Meinung von irgendwelchen Leuten, na, auch von Peterson oder so, der ja bei Joe Rogan quasi auch groß geworden ist, also nochmal ein Stück größer geworden ist, denke ich mal auch, der war ja jetzt auch vor kurzem erst wieder da, das hatte ich heute irgendwie gehört, war auch ein richtig gutes Interview, wo der Peterson auch aus meiner Sicht viel Quatsch erzählt hat, aber er hat auch viel, viel richtig, richtig interessante Sachen erzählt. Und ja, so ist das nun mal auch. Also die Leute, es ist halt kein Mensch perfekt. Na, also die Leute haben alle möglichen dumme Ideen. Und die Leute können aber trotzdem, auch wenn sie viele dumme Ideen haben, können sie auch viele, viele interessante Ideen gleichzeitig haben. Und vielleicht sind ja auch die Sachen, die man vorher erstmal für ein bisschen dumm gehalten hat, dann doch nicht so dumm. Sondern solche Sachen. Also, ja. Na, also klar, ich bin auch absolut dagegen, ständig halt, und da, aber das ist ja wiederum das, was sie dann wollen. Also sie wollen das ja im Endeffekt so, dass irgendwelche Experten und keine Ahnung wie was bei Funk oder so dann den Leuten mit einem Presslufthammer reingedrillt werden, ne, dass die dann da auch wirklich alle erreichen und notfalls, ne, wir haben ja auch schon diese Sachen gehabt, dass sie gerne politische Bildung in den Unternehmen haben wollen und sowas, ne? Also da wollen sie die Leute, die halt den dummen Fußvolk erklären, wo der Hase langläuft mit ihren Kopftüchern und so, das wollen sie auf jeden Fall haben, ne? Dass da alle dazu gezwungen werden, sich das anzuhören und das auch gefälligst so unkritisch so aufzunehmen, ne? Wie es präsentiert wird. Das ist alles prima, das ist alles super in den Augen von diesen Leuten, aber ja, nicht irgendwie was, wo einer einfach sein Ding macht und ich kann mir das anhören oder ich kann es mir nicht anhören, wenn ich es interessant finde oder nicht oder was auch immer, ne, das ist, Vorsicht, ne, also wer weiß, wo das überall hinführt, so. Na, also, ja. Tja, ich frage mich auch, wie das laufen soll mit Joe Rogan überhaupt auf Spotify, weil er hat ja schon sehr viele Freidenker in seinem Podcast. Alte Bestände wurden ja teilweise gelöscht, aber es ist ja, glaube ich, nicht so, dass bis jetzt irgendwelche Live-Shows von dem nicht ausgestrahlt wurden von Spotify. Ich glaube, das wird als nächstes passieren, dass sie sagen, okay, der eine war zu spicy. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der bestimmt eine Klausel in seinem Vertrag hat, dass, wenn sie ihm da reinreden wollen, er gehen kann. Und dann wird er einfach genau. Denn dann das nicht sogar vorgesagt? Dann wird es interessant, wegen dem Deal, den die haben, auch mit der großen Geldsumme, die ja gemunkelt wird, ist ja nicht genau bekannt, wie viel Geld im Raum steht, und wegen diesen Klauseln, wie du gesagt hast. Aber weil alte Folgen ja auch aus dem Katalog schon genommen werden, wird es wahrscheinlich Klauseln und Klauseln von Klauseln und Klauseln von Klauseln von Klauseln geben. So, deswegen wird es interessant sein, wenn Spotify den nächsten Eskalationsschritt da macht, wovon ich einfach ausgehe, was dann passiert. Naja. Kommen wir zu Deepfakes. Deepfakes ist ja ein Thema, was vor einigen Jahren sehr gepusht wurde. Vor allem, oh Gott, politische Propaganda, irgendwelche Videos werden gefaked, Politiker werden irgendwie erpresst oder sonst irgendwas. Uns hat sich jetzt herausgestellt, in der Realität sind Deepfakes ein Problem, aber nicht Video-Deepfakes, sondern Audio-Deepfakes. Und zwar im Bereich der Firmenspionage und einfach der Betrugsfälle, was im Betriebsumfeld angeht. Stellt euch die Situation vor, euer Telefon klingelt und der Chef ruft an und sagt, ach, ich habe schon wieder das Passwort vergessen, sag mal nochmal dies und das. So, und dann bist du, sagst du es einfach dem Chef, weil das vielleicht nicht unüblich ist, dass sowas im normalen Geschäftsbetrieb funktioniert und abläuft und ist jetzt ein Fall oder verschiedene andere Situationen hat es gegeben, die mehr oder weniger erfolgreich waren. Allein in Deutschland im letzten Jahr 200 erfolgreiche Betrügereien oder Diebstähle. Im Bereich der Firmenspionage ist das mit den Zahlen ein bisschen schwierig, weil da die Dunkelziffer sehr hoch ist, aus offensichtlichen Gründen, weil die Firmen das ja nicht zugeben wollen. Aber das fand ich persönlich auch interessant, dass sich, also die Technik ist mittlerweile so weit, dass teilweise 20 Minuten Mitschnitt eine sehr gute Deepfake-Qualität für den Alltagsgebrauch in Anführungszeichen herstellen können. Und das machen sich halt Kriminelle und Leute im Firmenspionagegeschäft halt zu eigen. Und da gibt es jetzt verschiedene Forschungsprojekte. Bei solchen computergenerierten Audiodaten ist es ja natürlich möglich, die Signale zu analysieren und zu gucken. In gewissen Frequenzbereichen ist es halt anders, als wenn ein Mensch sprechen würde. Aber wie gesagt, wenn das Telefon einfach mal eben klingelt, hat man da ja nicht irgendwie so einen Spektrometer nebenstehen, der anzeigt, oh, das ist aber gar keine menschliche Stimme, das ist ein Computer, der gerade mit mir redet. Ja, aber was passiert denn dann, wenn ich jetzt, ich hatte gerade diesen Blitz im Kopf, weil ich dieses Hörbuch von Peter Ustinov gehört habe, das er selber eingelesen hat. Heißt das, ich könnte dem die 3 Stunden füttern und danach könnte ich meine YouTube-Videos von Peter Ustinov moderieren lassen? Also da gibt es ganz viele verschiedene Plattformen, Programme. Adobe bietet ein kommerzielles Produkt dafür an. Ja, aber wie ist das denn auch, dann mit dem Urheberrecht? Das Thema ist ja jetzt schon einige Jahre alt und wie gesagt, für das den ist, in Anführungszeichen Alltagsgebrauch muss es ja auch nicht perfekt klingen. Ne, du weißt ja, wie sich jemand am Telefon anhört. Es ist nicht perfekte Sprachqualität. Muss es dann ja auch nicht sein. Ne? Aber das, ich meine, das dauert ja nicht mehr lange. Wenn wir da sind, können wir irgendwann demnächst auch das perfektionieren. Ja, auch das ist schon möglich. Aber ich will sagen, die Technik ist schon so weit, dass man halt mit sehr wenig Aufwand schon passable Sachen hinbekommt. Deswegen ist es halt wohl sehr stark im Einsatz. Wie gesagt, aber was ist denn dann, wenn ich von Deutschland, ja? Was ist denn, wenn ich die Stimme von Cary Grant oder Alfred Hitchcock oder halt Ustinov nehme? Kann mich dann jemand belangen? Ist das, ja, aber ist das ein rechtlicher Case? Was machst du damit? Naja, ich verdiene damit Geld. Ich lasse den Ustinov Audiobücher lesen oder Videos lesen. Weil ich habe ja nicht ihn geglaubt. Es gab doch auch schon mal diese KI, wo einer von Peterson die Stimme da genommen hat. Ja, genau. Daran habe ich auch gedacht. Also, das könnte ein interessantes Feld für Juristen werden in Zukunft, glaube ich. Ich meine, wenn du einfach das machen willst aus Jux und Dallerei und kein Geld damit verdienst. Nee, ich will natürlich Geld damit verdienen. Ja, Geld, aber, wenn, sobald Geld im Spiel ist, wirst du wahrscheinlich Lizenzgebühren irgendwie. Dann ja, aber wie denn? Wie lizenziere ich denn die Stimme eines Toten? Das hängt davon ab, ob es einen Estate gibt, der den Ja, aber ich habe den überhaupt nicht. Wie Michael Jackson beispielsweise oder ja, so. Ja, es ist ja jetzt auch schon so, dass irgendwie die jetzt mit den Schauspielern, mit diesem digitalen Gesichtsaustauschen und so, jetzt dann vielleicht auch noch irgendwelche James Dean-Filme und sowas wieder drehen wollen. wo dann halt irgendwie. Naja, wenn man diese Matrix Unreal Engine Demo gesehen hat, dann ist das nicht mehr so weit weg. Also, hast du die gesehen, Chris? Nee. Die haben eine Demo, die lief auf der PlayStation 5, gibt es halt auch Videos auf YouTube von. Und das ist schon wirklich, das ist so nah dran an einem Film. Tja, und dann noch ein bisschen Professionalität und Zeit und staatliche Eingriffe. Dann kann man bald, braucht man gar keine Reboots mehr von Filmen zu drehen. Man kann sie einfach rückwirkend ändern. Da kommen wir gleich zu, Preis. Kommen wir erstmal hier zu. Die Geschichte mit den 7 Zwergen. Der Artikel ist schon ein paar Tage alt. Inzwischen hat sich da noch was getan. Es geht um Peter Dinklage. Der hat diesen kleinwüchsigen Menschen in Game of Thrones gespielt. Ja, und der hat sich jetzt daran gestört, dass Disney eine Neuauflage von Schneewittchen, einen Realfilm auf Neuauflage von Schneewittchen drehen will. Und zwar hat er sich an den Zwergen gestört und sagt, das ist so ein Stereotyp, das da verbreitet wird und das kränkt ihn zutiefst. Diese verdammt rückständige Geschichte von 7 Zwergen, die in einer Höhle leben. Was zum Teufel, habe er sich gefragt. Und ob er als kleinwüchsiger Schauspieler nicht laut genug gewesen sei, damit derlei Stereotype nicht mehr verfangen. Ja, was er als progressiv bezeichnet hat, ist übrigens die Tatsache, dass sie das Schneewittchen mit einer Mexikanerin irgendwie besetzt haben. Ja. Aber ich meine, erstmal spricht hier ein Amerikaner über europäische Kultur, der davon offensichtlich gar keine Ahnung hat, ja, und nur die Disney-Variante kennt. Ich meine, wer das Märchen hier als Kind erzählt bekommen hat oder es kennt, der weiß, dass das keineswegs irgendwelche Leute sind, die dreckig in einer Höhle leben irgendwie oder so, sondern es sind Bergleute. Und das sind, die haben ein eigenes Haus und die haben alles ordentlich und so. Schneewittchen kommt ja da rein und sieht das und denkt sich, ach, wer mag denn hier wohnen? Ist ja alles so schön und schick eingerichtet und so. Also völliger Unsinn, den er redet. Und dass Disney aus diesen 7 Zwergen halt irgendwie 7 Comic Relief Charakter gemacht hat, ja, ist ein Disney-Problem. Aber vielleicht soll also das nächste Mal... hätten auch 7 Incels draus machen können. Ja, vielleicht macht man das so. Ja. Inzwischen hat Disney wohl beigedreht und hat gesagt, gut, dann müssen wir sehen, wie wir das mit den 7 Zwergen machen. Vielleicht lassen wir sie weg. Was ja auch ein toller Umgang mit dem Source Material ist. Genau, und vor allen Dingen werden sich da sicherlich auch die Leute freuen, die auf solche, ja, die quasi das tun, was Herr Dinklage tut. Also die Schauspieler sind mit besonderen Eigenschaften und solche Rollen brauchen, damit sie die spielen. Genau das ist auch schon passiert. Es gab auch schon extremen Gegenwind, gerade von den Leuten, die halt eben solche Rollen spielen. Und die darauf angewiesen sind, dass es solche Rollen in Hollywood gibt und die davon leben, die gesagt haben, ja toll, du hast dein Schäfchen im Trockenen und jetzt fängst du hier an, das Maul aufzureißen. Und ich meine, Zwerge sind, das hat nichts mit kleinwüchsigen Menschen zu tun. Also es tut mir leid, wenn jemand deswegen Zwerg genannt wird, das ist einfach auch nicht das Richtige. Aber Zwerge sind keine Kleinwüchsigen. Sondern die kommen aus unseren Sagen hier, das ist tausende Jahre her. Und ich glaube nicht, dass die von Kleinwüchsigen inspiriert waren, sondern eher von dem Untertage rumkriechen, wenn man irgendwie nach Zinn gesucht hat oder sowas. Aber egal, Peter, du weißt es natürlich besser. Du hast ja nie Geld dafür genommen, Kleinwüchsige zu spielen. Ah, verdammt. Naja. Wie hat jemand so schön gesagt, ja, wenn man oben ist, kickt man die Leiter weg. Das ist der klassische Move. Ja, Disney ist lustig. Auch ganz kurz, die ändern das Design von Minnie Maus. Sie hat dann kein rotes Kleid mehr mit den Punkten, sondern so einen Merkel-Hosenanzug mit blauen Kreisen. Also in allen Standardbildern mit Mickey steht sie dann da im Hosenanzug, weil, ne, starke Frau und so. Nicht irgendwie 60er-Jahre-Stereotyp. Die Merkel-Maus, oder wie? Da haben die echt einen Marketing-Gag verpasst, der unglaublich wäre. Das musst du mal einschicken. Vielleicht kriegst du da eine Bounty für. Oder lass es dir direkt eintragen. Merkel-Maus. Wow. Ja, und wir bleiben im Kino. Jeder von uns mag Fight Club. Oder fast jeder von uns, denke ich. Die Chinesen mögen den Film nicht so. Um es kurz zu sagen, also der ist jetzt auf einem chinesischen Streamingdienst erschienen und wenn du mal runterscrollst, das zweite Bild, da sehen wir dann die Endcard, also ihr müsst euch vorstellen, er sagt zu ihr, wir haben uns zu einem sehr komischen Zeitpunkt in meinem Leben kennengelernt und du wartest schon drauf, dass die Pixies anfangen und dann geht die Blende nach schwarz und dann haben wir das hier. Through the clue provided by Tyler, the police rapidly figured out the whole plan and arrested all criminals, successfully preventing the bomb from exploding. After the trial, Tyler was sent to a lunatic asylum, receiving psychological treatment. He was discharged from the hospital in 2012. Ja, ich weiß nicht, ihr erinnert euch vielleicht an ein anderes Ende von Fight Club. Aber ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht funktioniert der Film für jemanden, der ihn noch nicht kennt, auch so. ohne die Pixies und ohne Explosionen, aber vielleicht spielen ja auch die Pixies zu dieser Title Card. Ja, das finde ich auch schon wieder so unglaublich toll, ne? weil das ja dieser Film ja da auch diese Anklänge hat von hier so Firmenkultur und wir müssen das hier irgendwie hinterfragen, Konsum hinterfragen und so und am Ende dann quasi so eine Art Revolution dagegen anfachen und so. Und jetzt kommen hier die Chinesen, ne, die ja im Endeffekt ja halt eben eine Revolution hatten und hier so ein kapitalistisches Kritiksystem da irgendwie haben und die sagen so, ja, aber in Wahrheit hat man sich um die Verrückten gekümmert und die Ordnung wurde wiederhergestellt und wie weit das auseinanderdriftet, dieses, was irgendwelche Linksbizarren gerne hätten und wollen und abfeiern und das, was die linksbizarren Gesellschaften dann tatsächlich tun und wollen und so hinstellen. Ne? Also insgesamt fand ich damals den Iron Sky eher enttäuschend, aber ich denke oft an diese Szene, wo sie am Anfang den 3-minütigen Kurzfilm Der große Diktator von Charlie Chaplin zeigen oder 10-minütige oder was auch immer. Auf jeden Fall ist ein großer Teil weggeschnitten und daran erinnert mich das ja auch halt. Tja. Ich muss sagen, ich habe Iron Sky vor kurzem nochmal gesehen und ich finde den Film weiterhin vorzüglich. Okay. Habt ihr auch den zweiten Teil gesehen? Nee. Ja, der war nicht so toll. Aber lustig, aber was ich an dieser tollen Sache mit der chinesischen, wo ich das zuerst gehört habe, habe ich mir gedacht, was haben die gemacht? Haben die einen Reshoot gemacht? Haben die wirklich Geld in die Hand genommen, dass die Schauspieler ein anderes Ende gedreht haben? Oder haben die altes Filmmaterial zusammengeschnitten? Aber nein, China, einfach Tabak. Zack, ein paar Zeilen Schrift. Da gibt es natürlich wunderbare Memes, habt ihr bestimmt auch gesehen, ne? Star Wars, ne? Im Todessterngraben, Darth Vader schießt auf Luke Skywalker und dann einfach nur, ja, die Polizei hat die Rebellen festgenommen und die Memes. Im Umerziehungslager haben sich dem Imperium angeschlossen und ganz viele andere. Memes schreiben sich ja von selber. Also da kann man ja wirklich jeden Film auskosten bis zum Schluss. Aus Verzweiflung stürzte sich Frodo in den Vulkan und der Ring lag da und Sauron hieb ihn auf. Sauron wurde von den Polizisten verhaftet. Ja, so wie das Ende von Ritter der Kokosnuss. Gollum wird aktuell rehabilitiert. Ja. Ja. Der Tiger hat wieder so Puh gegessen und deswegen braucht man jetzt nicht mehr. Artorias of the Abyss hat einen sehr deepen im Chat gedroppt. Pucci ist auf dem Weg zu seinem Heimatplaneten verstorben. Genau. Flachzange. Ja, jetzt lernen wir endlich, wie wir ohne Diskriminierung beleidigen. Und das bringt uns hier der Deutschlandfunk, unsere Gebühren bei der Arbeit. Weil, ne, das ist ja das Schlimme am Beleidigen, dass man Leute damit diskriminieren könnte, die gar nicht beleidigt werden wahrscheinlich. Hier sollen wir jetzt kreativ beleidigen, statt Unbeteiligte zu diskriminieren, Ausrufezeichen. Die Idioten. Selten meinen wir wirklich das Wort, das wir benutzen. Warum dann nicht einfach ein anderes sagen, im besten Fall. Ja, klar. Situationen, in denen man Leute beleidigt, sind ja auch total dafür bekannt, dass man rational darüber nachdenkt, welches Wort man denn wählen möchte. Mann. Und hier haben wir auch die Vorschläge. Wie wäre es mal mit Pissnelke, Arschgeige, Vogelscheuche, Lachzange, Vollpfosten? Ah, Vogelscheuche ist übler Lokismus, oder? Ich würde es auch sagen. Und stell dir vor, du nennst jemanden, der ein Alkoholproblem hat, Flasche. Ja. Eieiei, ich wäre vorsichtig. Oder jemand, der Angst vor klassischer Musik hat, den nennst du Arschgeige und der kriegt dann einen Trigger. Kann ja alles sein. Ja, oder was, wenn jemand chronisch furzen muss? Ist doch voll diskriminierend. Oder was ist, wenn jemand nicht Person des Handwerks ist und du ihn als Flachzange bezeichnest? Oder was, wenn jemand inkontinent ist und du ihn eine Pissnelke nennst? Ja, 1000 Fragen, keine Antwort. DLF Nova. Aber sie raten uns ab, Worte wie die Idiot zu benutzen, Spasti. Oh, und die anderen habe ich vergessen. Ja, das ist sowas, wo ich drüber gestolpert bin. Das ist jetzt gerade wieder Football-Playoffs. Und ja, so die Vorstellung davon, was da irgendwie die Leute so in ihrer Freizeit machen. Da gab es ja auch vor Jahren schon dieses eine Ding, wo einer da seine Karriere beenden musste, weil so ein Video aufgetaucht ist, wo er seiner Freundin eine gescheuert hat, aber ein bisschen später ist da noch ein bisschen längerer Ausschnitt davon aufgetaucht, wo man halt gesehen hat, dass sie vorher da ihn da bedrängt hat. Und ja, oder solche Sachen. Und dann gibt es noch diesen Ben Russells Burger von den Pittsburgh Steelers, eine ziemlich lange Karriere gehabt hat, die er jetzt beendet hat. Und bei diesem Eintrag hier von der New York Post geht es darum, dass der damalige Coach von den San Francisco 49ers, hier bekannt für sein riesiges Kreuz, was er um seinen Hals trägt, der sollte wohl mal nach San Francisco wechseln und der hat dann sein Veto eingelegt, weil er so ein schlechter Mensch ist. Verurteilt wurde er übrigens nie wegen irgendwas. Aber es gab dann auch mal eine Strafe von der NFL, die das dann doch so gesehen haben, dass da irgendwelches Fehlverhalten von ihm war. Also man hat ihm halt vorgeworfen, hätte irgendwelche Frauen zu irgendwas gezwungen. Und ja, so Sachen halt, ne? Irgendwelchen Kram. Weil die Leute, die diesen Sport ausüben, nicht unbedingt alle perfekte Menschen sind. Und wir hatten das ja auch vor einem halben Jahr oder so, dieser eine Spieler, der da komplett auf diesem ganzen wie war es nicht Black Lives Matter, sondern dieses andere Ding von dem Farrakhan, damit die Schwarzen sind die wahren Israelis oder irgend so ein Zeug. Da redet keiner drüber oder so. Und also nicht groß. Ja, so ein bisschen. Das liegt daran, dass bei uns sowieso keiner über Football redet. Ja, ich meine so generell. Dass hier da keiner drüber redet, ist mir klar. Obwohl der aus South Park bekannte will jetzt auch aufhören, oder wie war das? Das habe ich. Ach, die Folge ist so großartig. Ist meine absolute Lieblingsfolge. Auch ja. Nachhaltigkeit hat Grenzen. Und diese Überschrift ist sogar tatsächlich absolut irreführend und genau das Gegenteil von dem Kern, den ich hier vermitteln möchte mit diesem Artikel. Und zwar, es geht im Endeffekt um das Kartellamt und die Dachverbände von der Milcherzeugerindustrie. Und die Milcherzeugerindustrie hat im Endeffekt wollten sich zusammentun und Preisabsprachen machen, im Endeffekt um stärkere Verbraucherpreise durchzusetzen. Ja, die wollten im Kern geht es um die Verabredung von Milchpreisaufschlägen, die über die Lieferkette bis zum Milchregal durchgereicht werden. Diese Milchpreisaufschläge aus wirtschaftlichem Interesse an einem höheren Einkommensniveau kann für sich genommen keine Freistellung solch einer Vereinbarung rechtfertigen. Also diese Preisabsprache ist illegal. Wenn die Milchbauern einfach sagen, okay, ihr gebt uns einfach 20 Cent mehr oder 5 Cent mehr pro Liter, ich nehme mal einen kleinen Preis, ich weiß gerade nicht, wie der Großhandelspreis gerade ist, und ihr gebt das einfach an Verbrauch weiter. Was ja wunderbar ist, und das ist genau das, was so ein Kartellamt im Endeffekt verhindern soll. Aber das Interessante daran ist, und das Gegenteil der Überschrift im Endeffekt, Gemeinwohlziele wie Nachhaltigkeit sind rechtlich anerkannt. Der Agrardialog hat jederzeit die Möglichkeit, uns ein Nachhaltigkeitskonzept vorzulegen, das nicht auf eine wirtschaftliche Preisabsprache zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher zurückgreift. Also eine Preissteigerung schon, aber halt für Umweltschutz, Tierschutz oder sowas. Da könnte man eine Abgabe genau in diesem Sinne, was das Kartellamt aus Profitgründen abgelehnt hat, durchsetzen. Was halt interessant ist. Und da kommen wir direkt auf den nächsten Artikel. Also die Milchwirtschaft kann den Preis jetzt nicht erhöhen, es sei denn, die machen halt irgendein Programm, wo die Umweltschutz machen und dann können die da irgendwie in der Mischkostenkalkulation dadurch höhere Preise erzeugen. Da gibt es bestimmt Möglichkeiten und das ist im Endeffekt die True Animal Protection Price Coalition. Das ist eine europaweite Koalition von ja, Leuten, die im Endeffekt für höhere für einen geringeren Verbrauch von Tierprodukten und für generell weniger Tierhaltung, Nutztierhaltung lobbyieren und was die im Endeffekt meinen, aus ganz vielen Gründen, Klimaschutz und Umweltschutz, und man muss ja auch einen ethischen Preis einpreisen. Dadurch muss man im Endeffekt das Fleisch verteuern. Und wenn man an den vorigen Artikel denkt, aus ethischen Gründen darf man sich zusammenschließen und quasi einen zusätzlichen Preis vom Endkunden durchreichen, und das verstößt nicht gegen das Kartellrecht. Und hier geht es genau darum, und zwar auf Europaebene, dass halt eine Preiserhöhung von 30% auf Hühnerfleisch beispielsweise, 67% als Maximumvorschlag bei Rinderfleisch, weil das ja am schlechtesten ist für die Umwelt, ne, 55% auf Schweinefleisch, andere Fleischsorten. Das könnte man doch machen, weil das hätte zur Folge, dass die Industrie sich umorientiert, der Verbraucher automatisch weniger verbraucht, weil er sich nicht mehr leisten kann oder nicht leisten will. Und natürlich wird so vor allem Awareness erzeugt, dass die Leute wissen, das ist schlimm, dass ich hier Fleisch esse und böse und ich muss ein ganz schlechtes Gewissen haben. Und die ganzen Programme, die jetzt auch von den Grünen teilweise eingebracht werden und schon länger bei denen in der Schublade liegen, die beruhen halt hier drauf. Das ist eine Sache, die schon etwas länger her ist. Aber es gab gerade so ein wunderbares Beispiel mit diesen Milchpreisen und diesen Preisabsprachen, dass ich das einfach auch mal aus der Favoritenschublade ziehen musste, weil jetzt kann man sehr leicht verstehen, wie die jetzt versuchen werden, die Fleischpreise zu erhöhen, indem sie einfach quasi nicht, in Anführungszeichen, nicht eine Steuer, sondern eine Nachhaltigkeitsabgabe durchsetzen. Und die wird durch die ganze Lieferkette bis an die Endverbraucher, also uns, weitergereicht. Ja, und dann wird der Strom teurer und das Fleisch teurer und die Milch teurer und das teurer und ja, viel Spaß. Tja, böse Zungen würden sowas behaupten, aber ja, Slippery Slope gibt's nicht. Ja, hier haben wir einen interessanten Artikel, der die ganze Thematik, die gerade mit Russland und NATO und verschiedenen anderen Ländern, insbesondere in der Ukraine, ja, die Nachrichtenlage auch ein bisschen dominiert, nochmal in einen etwas weiteren Kontext setzt. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da ist eine Karte von einer, da ist ein Bild von einer Karte, und anhand der Sache kann man das Ganze eigentlich ganz gut kurz zusammenfassen. Ich will gar nicht so viel darüber reden. Ist ein sehr langer Artikel, auch eine Leseempfehlung. Im Endeffekt reden wir ja über die Ukraine, aber es gibt ja in den letzten Monaten und Jahren immer mehr Konflikte, auch in Weißrussland und vor allem halt auch im Gebiet um Schweden, Finnland. Darüber wird sehr wenig geredet, aber da gab es sehr viele Zwischenfälle, ja, sehr viele dokumentierte Zwischenfälle, unter anderem halt auch Sachen, die jetzt Zwischenfälle, die sich sehr schwierig durch Unfälle erklären lassen, aber die man auch nicht so wirklich Leuten zuordnen kann, wo dann beispielsweise gesagt wird, ja, gut, die russische U-Boot-Aktivität und auf einmal funktioniert ein Unterseekabel nicht mehr. Gut, wenn das einmal passiert, ist das seltsam, aber wenn das dann 7-mal innerhalb von 6 Monaten passiert, kann man davon ausgehen, dass das vielleicht gar kein Zufall mehr ist. Die letzte Sache, die da auch ein bisschen mehr in die Nachrichten gegangen war, war ja die Sache in Svalbard, wo eine von 2 Leitungen gekappt wurde. Gut, ich meine, Svalbard hat nicht viele Einwohner, aber die haben halt sehr viele Satellitenleitungen und sind für sehr viel Satellitenkommunikation wichtig. Und an die ganze Sache hängt eben auch daran, dass Schweden, Finnland, Norwegen neben der NATO eine weitere Allianz gegründet haben, die NORDEFCO, also der Nordische Defense Bund, ja, explizit um diese Aktivitäten zu untersuchen. Wir haben sehr viele Militärbasen in der Nähe, gerade in der Nähe zu Kaliningrad, halt verstärkt. Und der Fokus liegt halt nicht nur in der Ukraine und in Donbass und an der Krim, sondern in Kaliningrad, was ja Russlands Gebiet ist, in der See und natürlich gerade in dem kleinen Korridor zwischen Weißrussland, was auch als russische Einflusssphäre gilt, und Kaliningrad. Weil da ja, gut, die ganzen baltischen Staaten nur durch so eine kleine Landgrenze, die unter NATO-Kontrolle sind, mit Nachschub und Truppen versorgt werden könnte, sollte es zu einem Konfliktfall kommen. Und es wird halt ja, in den nächsten Monaten, denke ich mal, auch sehr viel mehr neben der Ukraine auch um Finnland, Schweden, Norwegen gehen und Kaliningrad. Und es wird wahrscheinlich gefordert werden, dass es einen Truppenabzug aus Kaliningrad geben wird, was nicht stattfinden wird. Und es wird mehr Druck auf Weißrussland ausgeübt werden. Und gerade es gibt militärische Manöver von Russland, die ja in Kaliningrad eine sehr große Truppenstationierung haben. Vor Bornholm sind Truppenübungen geplant und Bornholm ist halt auch eine strategische Insel, die halt ein sehr großer Militäraußenposten ist von diesem Nordverteidigungsbündnis, wo die ganze Schiffs- und U-Boots-Aktivität der Russen, die ja auch immer an Dänemark und Schweden vorbei müssen, wenn sie auf die offene See wollen, von Kaliningrad oder von Russland aus und überwachen. Also einfach nur ein bisschen mehr Hintergrund. Es geht wirklich nicht nur um die Ukraine und man kann über die ukrainische Politik sagen, was man will. Und ich finde es auch ziemlich eklig, was wir da politisch mit der ukrainischen Regierung oder mit den ukrainischen Regierungen und Oligarchen und anderen Gruppen da machen. Aber es steht und fällt nicht alles mit der Ukraine. Der Konflikt, der jetzt schon seit mehreren Monaten, teilweise Jahren halt immer an Stärke zunimmt, ist sehr viel weiter gefasst. Und das ganze Säbelrasseln in der Ukraine sehe ich deswegen auch gar nicht als so kritisch an. Es sei denn, ihr hört auf einmal, dass es halt irgendwie in Gotland irgendwie einen Zwischenfall gegeben hat oder Kaliningrad kommt mal öfters in Nachrichten vor. Dann könnte es sein, dass sich die Situation wirklich ein bisschen zuspitzt. Aber das ganze Säbelgerassel in Ukraine halte ich gerade für ein ziemliches politisches Theater. Nicht schön, die ganze Situation, aber ich glaube nicht, dass es da eskalieren wird. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber vielleicht irre ich mich auch total. Aber nur eine Leseempfehlung mit sehr viel Hintergrundinformation. Eine sehr positive Nachricht. We hope the Russians love their children too. Na gut. Eine sehr positive Nachricht, was den Weltraum angeht. Ich habe es ja schon öfters erwähnt. Wir sind in der seltsamen Situation gewesen seit einigen Jahren. Es lässt sich debattieren, entweder seit 2013 oder 2017, je nachdem, wie genau man es nimmt, dass wir im Endeffekt nicht die Möglichkeit hatten, Asteroiden, die auf die Erde zufliegen, zu orten. Wir hatten einfach nicht die technische Möglichkeit. Ja, es gibt verschiedene Systeme. Es gibt das Pan-STARRS-System, das Catalina-Sky-System und das Atlas-System. Diese drei Systeme machen es überhaupt möglich, den Himmel dahingehend zu überwachen, dass wir Asteroiden orten können, die auf uns zufliegen. Je größer die Asteroiden sind, desto einfacher sind sie zu orten. Dafür ist das System nicht unbedingt gedacht, aber Asteroiden, die kleiner sind als ein 100 Meter Durchmesser, können wir wirklich nur mit einer gewissen Sicherheit mit diesem System orten. Was jetzt endlich wieder komplett ist, seit 2017 war nämlich nur die Nordhalbkugel quasi von diesem System abgedeckt. Das heißt, alle Asteroiden, die von der anderen Seite auf uns zugeflogen sind, haben wir halt wirklich erst im allerletzten Moment gesehen. Und wenn da irgendeiner auf Kollisionskurs gewesen wäre, hätten wir den gar nicht gesehen. Und deswegen die erfreuliche Nachricht, jetzt haben wir wieder zwei zusätzliche große Observatorien den Betrieb aufgenommen. In Chile eins und das andere in Südafrika. Und damit sind wir jetzt wieder sehr viel sicherer, was Asteroiden angeht. Zumindest sehen wir sie jetzt wieder, wenn sie auf uns zufliegen. Das ist ein sehr beunruhigender Gedanke, dass wir zumindest seit 2017, also mindestens seit 4 Jahren, sind wir mal großzügig, keinerlei Observationskapazitäten auf der Südhalbkugel haben. Jetzt mal von welchen militärischen Systemen vielleicht abgesehen, da wird es ja bestimmt auch einiges geben. Aber die zivile Raumfahrt war komplett blind auf der Südhalbkugel. Ja, ja. Jetzt nicht mehr. Juhu. Komm, großer Meteor. Komm, dann können wir sie direkt meinen. Das ist doch schlimme Nachrichten. Der Sweet Meteor of Death, der uns doch alle hier lösen sollte. Der kommt dann später. Du meinst, es wäre besser, wenn wir es gar nicht gemerkt hätten. Einfach schnell weg und gut ist, oder wie? Genau. Dann kann aus unserer Asche was Neues sprießen, das dann vielleicht nicht den Intersektionalismus erfindet. Tja, ja. Ja, Flying Car certified to fly, paving way for mass production of very efficient flying cars. Das fliegende Auto ist doch ein Traum. Seit jedes, ja, Henry Ford hat schon gesagt, dass es bald den Markt erobern wird. Oder eventually, hat er, glaube ich, gesagt. Ich habe ja an der Stelle schon mal den Kurzfilm The Flying Car von Kevin Smith empfohlen, der auf YouTube zu finden ist. Die beste Diskussion zu Thema fliegende Autos, die ich kenne. Ja, das Problem am fliegenden Auto ist, dass es eine Lücke füllt, die es einfach nicht gibt, de facto, was den Verkehr angeht, die für jede Situation geeignet ist. Allerdings gibt es jetzt hier ein System, was aus verschiedenen Gründen interessant ist. Das ist das sogenannte Aircar. Das ist kein besonders interessanter, einfallsreicher Name. Aber das Design ist sehr interessant, weil es ein Design ist, was sich sehr leicht verändern lässt und erweitern lässt. Und was sehr wichtig ist, dass es aerodynamische Eigenschaften hat, die sehr ähnlich sind, wie normale Kleinflugzeuge jetzt schon haben. Natürlich braucht man neben dem Führerschein einen Pilotenschein, um das Ding fliegen zu dürfen und zu können. Aber viele Designs scheitern einfach daran, dass es halt von der Steuerung so anders ist als andere Luftfahrzeuge, dass man halt, ja, dass es an der Realität scheitern würde, wenn man dafür einen extra Führerschein oder Luftschein machen müsste. Es ist ein Standarddesign wie ein Kleinflugzeug. Das heißt, es hat den Nachteil, dass es nicht wie ein Gyrokopter im Falle eines Absturzes einfach runter segelt, ohne dass es wirklich abstürzt. Sei denn, der Rotor bricht natürlich. Wenn das der Unfall ist, dann ist der Gyrokopter natürlich auch nicht viel sicherer. Dann ist ein Flugzeug sicherer, weil es halt langsam zur Erde fliegt. Aber das Design von diesem Auto ist so, dass der gesamte Körper quasi wie ein Flügel wirkt. Und deswegen kann er vergrößert werden. Es kann hinten ein Frachtraum eingerichtet werden. Der Motor kann sehr leicht hochskaliert werden und der Motor ist ein ganz normaler Benzinmotor, den man mit Tankstellensachen kaufen kann. Das Auto kann als Viersitzer genutzt werden in einer weiteren Variante. Das heißt, es ist auch nicht unbedingt nur so ein Einsitzer- oder ein Zweisitzer-Auto. Natürlich ist es viel zu teuer und alles Mögliche, aber es ist bis jetzt die einzige Variante, die sehr viele Probleme, die dieses Prinzip an sich hat, löst. Das Einzige, was gar nichts lösen kann, ist, Stau zu umgehen. Ein Stau wird man nie umgehen kann mit fliegenden Autos, weil man fliegende Autos einfach nie überall landen werden darf. Ja, das Problem ist nämlich genau das. Du wirst einen Flughafen brauchen. Ich weiß nicht, hast du das Ding mal in Aktion gesehen? Ja, und dadurch, dass wie es gebaut wird, ist es sehr leicht erweiterbar, und das ist halt das große Problem, was alle anderen haben. Es bringt halt nichts, wenn du einen Einsitzer hast, wo du Handgepäck mit befördern kannst, wenn du ein Design hast, wo du wirklich jetzt vielleicht keine LKW-Ladung reinpacken kannst, aber schon auch ordentlich Fracht befördern kannst, hat das Konzept schon ganz andere Anwendungsmöglichkeiten im kommerziellen Sektor beispielsweise. Ist hier ein Bild dabei? Weil ja, ich weiß nicht, ob die Zuschauer sich das vorstellen können. Das laden und dann zeigt man es nochmal. Das Design sieht aus wie ein komisches Spielzeugauto, Rennauto, und die Flügel werden im Endeffekt nach hinten, ja, also die Flügel sind auf dem Foto ausgeklappt, die Flügel gehen nach oben, falten sich einmal zusammen und gehen dann nach hinten und sind quasi neben diesen Spoiler-Sachen. Genau, und der Rotor kann weiter nach hinten gesetzt werden, die Kabine kann weiter erweitert werden. Das erlaubt dieses Design, dass es auch weiterhin auf Straßen Maße passt. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, das ist das beste Design, was ich bis jetzt gesehen habe. Und es hat die Zulassung bekommen, dass es jetzt europaweit fliegen darf. Das heißt, jetzt kann es darf im Endeffekt jetzt de facto verkauft werden und darf überall gefahren werden. Ja, aber du darfst halt damit zum nächsten Kleinflughafen und dann musst du ihn, also du kannst dich einfach irgendwo eine Landstraße nehmen und dann starten oder so. Wir hatten ja gerade erst auch dieses Ding mit den Brücken, die da kaputt sind. Bei der, A45 oder so. Hier bei der A66 in Wiesbaden ist auch eine Brücke komplett weg jetzt und muss erst wieder neu gebaut werden. Das wäre doch die Lösung jetzt. Genau, kurz so einen kleinen Shuttle-Service einrichten. Also das wird immer, also wie gesagt, es wird noch Jahre dauern, aber die Version 3 oder 4 davon als Frachter irgendwie Version kann Potenzial haben. In der Form, dann die... jetzt ist es natürlich ein absolutes Sammlerobjekt. Es wird wahrscheinlich um die 500.000 bis 600.000 Euro kosten. Und es wird sich natürlich kaum... Ja, mit der Inflation. Und geben und dann wird weiter am nächsten Modell entwickelt werden. Und es wird immer etwas seltsam bleiben, aber es ist bis jetzt die beste Variante, die meisten Probleme löst, die das hat. Wie gesagt, einen Stau wird man damit nie umgehen können, weil man nie überall landen und abheben werden darf. Punkt. Ja, deswegen finde ich so Drohnenlösungen ja durchaus interessanter, weil die können halt auch irgendwo in der Innenstadt jemanden absetzen oder so. Dafür gibt es schon Helikopter. Verstehe ich halt das Ding nicht. Ja, die Lasten, wie war das Ding, die von Dorothee Bär, die Drohnentaxis. Ja, aber ich meine, das hier ist doch ein Spielzeug für halt reiche Leute. Ja, aber stell dir das anderthalbfach vor, vorne Vier-Mann-Kabine, hinten Kofferraum wie Pickup-Truck mal zwei. Dann habe ich immer noch ein Kleinflugzeug. Ja, aber auch ein und an jedem Flugplatz, wo ich anfliegen kann, gibt es ein Taxi. Also ich verstehe den Sinn nicht. Ich kriege jetzt kein Geld von denen, nicht, dass ihr was Falsches vor mir hört. Ja? Also schön wäre es. Hallo, ihr könnt mich gerne kontaktieren. Ich finde das einfach nur gut, weil an sehr viele Sachen gedacht wurde bei diesem Produkt. Was andere einfach ignorieren. Andere machen einfach nur, hier, ich habe einen 3-Kabinenroller, ne, der hebt ab und so. Kannst du jetzt schon vorbestellen für 400.000 das Stück. Haha, das ist alles ein Scam. Das die es in 10 Jahren wahrscheinlich noch geben wird in irgendeiner Form. Deswegen? Na, und dann wird das Ding von Uber gekauft, ja, und dann bestellst du dir es dir, damit es dich abholen kommt. Und dann heißt es so, ich bin da. Und dann gehst du raus, guckst so rum auf der Straße, siehst du nichts. Und dann so, guck über dir, da ist so ein Ding, da musst du mit deinem Helikopter hochfliegen zum Auto und dann einsteigen. Kinder, der Einzige, Bingo. Was ich da gehört habe, was irgendwie mal sein könnte, sind zwischen Hochhäusern gespannte Seilbahnen im Zusammenhang mit Ballons. Ich will dazu noch sagen. Da gibt es interessante Konzepte. Wie heißt es in dem berühmten Lied? Unter den Linden muss die Freiheit wohl vulgär sein oder irgendwie so ähnlich. Ich nehme kein fliegendes Auto, was ich nicht auch im Wald landen kann. Weil da will ich hingehen. Dem, was du gesagt hast, Price, würde ich sagen, es bleibt spannend zwischen den Häusern. Ja. Der Wingu hat mich eben im Chat darauf hingewiesen, dass wir den Unsinn jetzt heute auf den Tag genau mehr oder weniger 6 Jahre machen. Oder sind es 7? 6. 6 Jahre. Ja. Danke fürs Mitzählen und herzlichen Glückwunsch. Euch. Ja, euch. Hat er sich einen Wecker gestellt oder was? Was ist da los? Ja, aber er hat recht. Er hat vollkommen. Alexa, erinnere mich in 6 Jahren daran. Weltraum auf dem Jubiläum. Das ist doch bald bei 400 Folgen, kann ich auch schon mal darauf hinweisen. Ja, so eine runde Zahl ist immer gut. Irgendwann haben wir mehr Folgen als Follower. Was ist da los? Das dauert noch ein bisschen, glücklicherweise. Ja, Leute, am Tag des Weltschmerzes haben wir euch hoffentlich ein bisschen unterhalten können. Mit Croissants. Lasst euch nicht gendern. Geht auf netsafespace.net. Ne? Ja. Knicklicht, Miete pro Kopf, sowieso. Beleidigt einander bitte unpersönlich, ja. Du Flachzange. Boah, du Vollpfosten. Ja, ja. Und lasst euch kein fliegendes Auto verkaufen, wenn ihr keins braucht. Genau. Wirklich. Nur zum Rumzeigen und hin auf die Also ihr könnt euch leisten. Dann könnt ihr das Geld auch gerne uns geben. Nein. Nein, nein, nein. Der Preis fliegt euch dann überall hin, während wir es verprassen. Leute, gehabt euch wohl. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Ach. Wunderbar. Macht's. Wir sehen uns im Februar. Tschüss. Ciao, ciao.